ich gehe nochmal rein in den Pub. Ja. Ich rede nochmal kurz mit Jennifer. Ja. Jennifer, ich habe mit Benjamin geredet, alles wird gut. Ich danke Ihnen. Ich kümmere mich. Mr. Ryder, ich danke Ihnen. Ich kümmere mich. Auch sie ist jetzt, merke ich, hinter ihrer Fassade bröckelt es. Ihre Fassade bröckelt und du merkst, sie ist wirklich besorgt und sie will nur das Beste für ihren liebsten Jungen. Jennifer, seien Sie versichert, Ryder cares. Ryder cares. Ryder cares. Ryder cares. Okay. Ryder cares. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Jennifer. Und ich kümmere mich drum. Seien Sie versichert. Ja. Rob Ryder kümmert sich. Ja. Um den Fall. Welchen Fall rum? Okay. Haben Sie übrigens wieder was von Archibald gehört? Archibald Phillips. Hat er sich nochmal bei Ihnen gemeldet? Nö, der ist ja in Frankreich. Okay. Hätte der hat gerade zu tun. Also, der ist gerade auf einem wichtigen Kongress. Mhm. Ich habe gehört, bei einer Vorlesung von einem gewissen Tesserat. Diese Physiker. Teufelskerl. Okay, und dann sage ich, bis morgen. Bis morgen. Und verlasse den Pub. Ja. Pub. Gut, ich gehe nochmal runter zum Hafen. Würde ich gern gehen. Ich wollte noch was anderes gucken. Ja. Ich würde gerne mal zu der Nordklippe nach ganz oben noch steigen. Kannst du machen. Und da mal runter gucken, mal einen Blick runterwerfen Richtung Kärnten Castle und mal gucken, ob ich irgendwie. Richtig. Was ich da so erspähen kann, so vor dir. Fernglas. Vor dir erstreckt sich, eine sehr, sehr raue See. Also nicht raue See, aber die ist still. Aber du merkst, wie die leichten Wellen trotzdem geräuschvoll an der Klippe zerschellen. Und du siehst ein bisschen Caerdon Castle, die Ruinen von Caerdon Castle. Mhm. Genau. Sehe ich noch, kann ich Ralph irgendwo erspähen, ob der noch irgendwo im Rumschippern ist? In welche Richtung möchtest du denn gucken? Ich gucke jetzt gerade von oben, gell? Ja, genau, du guckst Richtung Caerdon Castle. Und ich würde, ich kann hier auch nicht richtig runter gucken, ne? Mhm. Das ist natürlich das Problem. Ja, ich kann nur mal hier so einen Rundumblick hier so um das Cliff drumherum machen, also mal so, was ich von vorne so sehe. Ja. So in dem engeren Sichtradius. Also Richtung Caerdon Castle siehst du ihn auf jeden Fall nicht und Richtung Caerdon Bay siehst du ihn auch nicht. Mhm. Genau. Oho. Als du über, genau, richtig. Mhm. Du kannst jedoch. Ja. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal mit dem Fernglas Richtung Hafen gucke. Mhm. Ob ich das Schiff von ihm erspähen kann. Ja. Das wird auch da ist. Kann ich das von dort aus sehen? Könntest du machen, ja. Dann mit dem Fernglas hingucken? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja richtig hoch, das Cliff. Also eigentlich hast du ja. Das ist eine gute Sicht. Den Blick dort. Du kannst sehen, dass sein Boot nicht da ist. Hm. Sein Boot ist immer noch nicht da. Irgendwo muss der Mistkar sein. Immer unterwegs. Okay, gut. Nee. Dann begebe ich mich wieder runter. Ja. Oh gut, beim Reden so schnell noch was reinschieben. Dann begebe ich mich mal wieder runter vom Cliff, lauf Richtung Hafen. Ja. Es wird langsam dunkel. Guck am Hafen nochmal, ob es jetzt mittlerweile da ist, ein Schiff. Ist ja noch ein bisschen Zeit rumgegangen. Mhm. Okay. Immer noch nicht da. Gut, dann weiter Richtung. Eine kleine Menschentraube ist am Hafen zu sehen. Mhm. Mhm. Da gucke ich mal hin. Genau. Ich versuche mal wieder zu horchen. 30 Leute, 30. Irgendwann muss es klappen. Man könnte halt auch einfach mal jemanden ansprechen. Nein, ich will verstohlen horchen. 35. Leider gescheitert. Du siehst dennoch, dass eine Mrs. Westwood und eine Mrs. Carey angeregt miteinander sprechen. Mhm. Und diese stehen in einer Traube mit älteren Damen. Hast du zumindest schon mal gesehen, wer es ist. Wer diese Traube ist. Was Carrie und Westwood sind dabei? Carrie und Westwood. Mhm. Gehe ich mal hin. Sag guten Abend, die Damen. Guten Abend. Guten Abend. Ist dann der Pumuckl auch da? Der was? Vergessen Sie es. Ermittlerhumor. Was, darf ich fragen, was Sie zu dieser Uhrzeit hier raustreibt? Naja, wissen Sie es nicht? Heute ist Vollmond. Ja, natürlich weiß ich das. Wir haben uns jetzt versammelt. Wir wollen nachher alle gemeinsam hoch aufs Nordcliff gehen. Und wenn der Vollmond scheint, wollen wir sehen, ob das Schiff auftaucht. Das klingt spannend. Darf ich mich Ihnen anschließen? Das klingt nach einer richtig coolen Nachtwanderung. Aber sehr gerne doch. Okay, die Damen, wann begeben wir uns auf den Weg? Wir sollten uns ja langsam sputen, oder? Ich glaube, wir könnten langsam losgehen. Los geht's. Auf geht's. Und er lädt später da hoch. Gletsch, gletsch, gletsch. Es wird mittlerweile dunkel. Mhm. Es ist dunkel. Der Vollmond steht am Himmel. Mhm. Die älteren Damen, wie eine aufgeweckte Hühnerschar. Es ist Gelächter. Es gibt zwei Damen haben Picknickkörbe mitgebracht. Das ist ein richtiger Ausflug für die Damen. Mhm. Denn einige von denen glauben das halt offensichtlich nicht. Nur Mrs. Westwood, genau. Und Miss Carrie starren gebannt auf die See. Mhm. Es wird sich unterhalten, es wird ein bisschen gequatscht. Und alle gucken raus auf die See. Okay. Gut, viel gibt es ja erstmal nicht zu sehen in der Dunkelheit. Ich gucke ein bisschen so, ob in der Spiegelung so vom Licht, ob ich irgendwas erkennen kann unten schon. Also Spiegelung vom Mündlich quasi auf der See, ob ich irgendwas sehen kann, schon irgendwas erspähen kann. Ich meine, das Fernglas macht ja jetzt keinen Sinn. Wir gucken mal so mit bloßem Auge, ob ich schon irgendwas sehen kann. Und sprechen wir hier die Deborah nochmal an und sagen, haben Sie das gehört vom Friedhof, dass er geschändet wurde? Haben Sie da was mitbekommen, Mrs. Carey? Ja, das habe ich gehört, mein Junge. Ganz schön harter Tobak. Ja, auf jeden Fall. Was haben Sie denn da so mitbekommen? Ja. Es hat sich rausgestellt, die Polizei hat der Pfarrer Miller hat erzählt, dass nach genauerer Untersuchung sich diese Klumpen als Embryos herausgestellt haben, als Ziegenembryos. Oh mein Gott! Was für abscheulicher Mist. Mist! Verdammte Kacke! Deborah! Verdammte Kacke! Marcus! Das ist ja grausam, wer ist so? Wer macht sowas Groteskes? Vor allem, keine Ahnung, solch eine schändliche Zeremonie dort abzuhalten. Eine Zeremonie? Furchtbar. Kennen Sie sich da etwa aus? Ich? Nein, um Gottes Willen. Das hat mir der Vater verraten. Schnell wegschieben. Schnell zock weglenken, gell? Ja. Mr. Miller hat mir das verraten. Wer weiß mit was für einer verschwurbelten Religion er jetzt wieder um die Ecke kommt. Ja, er hat immer wieder neue Sachen. Aber haben Sie schon vom Taschismus gehört? Ja, das haben Sie mir gestern gesagt. Das freut mich. Und haben Sie mittlerweile mehr Taschen? Nein. Ja, lassen Sie sich ein bisschen durch den Kopf gehen. Wollen Sie nicht der Einzige mit Taschen sein? Na, zumindest die meisten. Ach so. Aber die Menschen brauchen trotzdem mehr Taschen. Ich bin ja trotzdem überzeugt davon, möglichst viele Taschen zu verbreiten. Ja. Aber ich habe ja extra so einen geheimen Mantel, der eigentlich schon das Maximum an Taschen hat. Während du über deine wunderbaren Taschen sprichst, hörst du einen Aufschrei. Und zwar Lisa Westwood. Da unten kommt's raus. Also, sie ist nicht inkontinent oder so. Da unten, wie mein. Und sie deutet auf die Brooks Bay. Mhm. Zwischen zwei Felsvorsprüngen taucht ein grüner Schimmer auf. Ich sehe es, es leuchtet grün. Was macht das? Mein Gott, es ist unerklärlich. Was für ein Phänomen ist das nur? Ich kann es kaum glauben. Okay, ich nehme jetzt mal das Fernglas raus. Ja, kannst du machen. Versuchen wir da hin zu gucken. Du kannst hingucken. Hingucken. Es ist mittlerweile hier. Schon ein Stück, hat sich weiter genähert. Es ist ja schon schnell, wie Mrs. Westwood gesagt hat. Okay, ich versuche das irgendwie. Da seht ihr die Segel und wie schnell es ist. Ihr habt mir alle nicht geglaubt. Hm. Genau. Mrs. Westwood, ich habe ihnen geglaubt. Ist gut, Schleimer. Ich war's. Wer bist du eigentlich? Sie kann sich also offensichtlich nicht an dich erinnern. Rob Reiner. Ja. Yeah. Genau. Ja. Okay. Also sehe ich auch die Skelettgestalt auf dem Schiff? Ja. Ja. Und das macht dich schon fertig. Mhm. Du würfelst bitte einen W3. Achso, W3. Das war der falsche Würfel. Das ist, erzählt immer, was unten. Nee, oben ist. Oben, wie drei. Nein! Du ziehst ja 3 geistige Gesundheit ab. Das sind die Stabilitätspunkte sozusagen, ne? Ja, was anderes kann es ja nicht sein. Genau. Stabilität. Ja. Dann gehen wir auf 57. Genau. Leute. Genau, bei Call of Cthulhu geht es weniger um körperliche Lebenspunkte, sondern eher um geistige Gesundheit. Mein Gott, was sehen meine Augen dort? Es brennt sich fast ein durch das Fernglas. Ah! Schreie noch so ein bisschen und reiße schnell runter. Das ist Carrie sagt, ist das mein Fernglas? Was? Was? Könnte sein. Brauchen Sie es? Sind Sie etwa ein Taschenspieler? Nein, ich habe nur viele Taschen. Gut gemacht. Aber Mrs. Carrie, besuchen Sie uns gern zum Tasching. Geil. Dann machen wir einen schönen Umzug. Mit ganz vielen Taschen. Weihnachten kommt der Weihnachtsmann mit einer großen Tasche voller Geschenke. Ja, genau. Er hat keinen Sack, er hat eine Tasche. Das ist doof. Aber sehr lustig. Genau. Und du siehst... Ich beobachte das mal weiter so. Genau, du siehst, Auge. Wie... Reib mal kurz die Augen. Genau, wie das Schiff hier vorbeifährt. Mhm. Fängt jetzt auch quasi, ein bisschen an zu leuchten. Fährt quasi jetzt zwischen Captain Castle und dem Nordcliff durch. Hm? Genau. Und dann sagt die Mrs. Westwood, sagt, ja, ich wusste es, er sucht seine Frau. nicht seine Frau, er sucht seine Geliebte. Quasi spielt nochmal auf diese Särge an. Hm? Und ihr seht halt wirklich, wie das jetzt hier so lang schippert. Und hinterm Südcliff verschwindet. Mhm. Genau. Es ist der bretonische Seemann. Genau. Ja, ist es wirklich. Mrs. Westwood, ich habe Ihnen immer geglaubt. Ich war es, der Ihnen geglaubt hat. Wer waren Sie nochmal? Robert Rayner. Robert Rayner. Okay. Die Damen sind sichtlich geschockt. Ja. Ihre Sandwiches sind im... Die sind Hexen. Im Hals stecken geblieben und die haben jetzt echt keinen Bock mehr und die gehen langsam nach Hause. Okay, lassen Sie uns diesen, nichts mehr zu sehen. Ja. Lassen Sie uns diesen Spuk hier beenden. Genau. Und schlafen Sie drüber. Versuchen Sie, das Gesehene zu verarbeiten, ja. Meine Damen. Gute Nacht, ich empfehle mich. Und gehe schon mal etwas schneller runter, weil ich keinen Bock habe, noch auf die zu warten. Stiebe okay. Ich schon mal davon. Ja. Ja, es ist wirklich finstere Nacht und du siehst halt, also es ist wirklich, der Vollmond am Himmel ist auch hell genug, also kannst du alles gut sehen. Gut. Und kommst wohin auch immer du möchtest. Beim Hotel. Ich will zum Hotel zurück. Genau. So. Guten Abend, Mr. Burley. Guten Abend, Mr. Ryder. Wissen Sie was? Was gibt's Neues? Ich habe ihn gesehen. Was? Etwa meinen Sohn? Nicht den. Ach so. Den anderen Segler. Ich habe ihn gesehen. Grün. Es hat mir fast die Augen verätzt. Gott, Sie haben auch das Skelett gesehen. So grausam war es. Sogar durchs Fernglas. Dieses Fernglas. Mein Fernglas. Durch dieses Fernglas habe ich es gesehen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das sind auch die Initialen CD drauf. Ich weiß nicht, was Sie meinen. So schnell wird reingesteckt. Cocked Rider. Das mag CD heißen. Aber wenn Sie es rumdrehen, kommt Robert Ryder raus. So ein Steckstück rein. Ohne dass er drüber nachdenken kann. Ja. So. Denk mal so, scheiße, ich muss da was dran verändern. So. Okay, steckst du da weg und sagst so, es ist unerklärlich, dieses grüne Leuchten, und es muss der bretonische Seemann sein. Wissen Sie? Wie in der Sage mit der Lady Anne Braffock. Braffock. Ja, das ist wirklich, wenn der jetzt jeden Monat kommt, vielleicht kommen dann auch wieder mehr Gäste in unser Örtchen. Vielleicht könnte das ja ein, vielleicht, ja. Also richtig aufgeregt ist er nicht. Aber meinen Sie nicht, dass es zu viel sein könnte für die Menschen? Dass die Menschen dabei vielleicht verrückt werden? Wollen Sie hier aus dem Kurort ein Irrenhaus machen, Mr. Burley? Oder ein Kurort der Heilung? Das müssen Sie sich fragen. Gute Nacht. Geh hoch. Ist doch okay. Schön alleine gelassen mit der Frage. Geh auf mein Zimmer, mach ich Bett fertig, leg meinen Manti ab und Manti. Und mach mich Bett fertig quasi. Und ja, leg mich hin. Du ziehst dir bitte einen Lebenspunkt ab. Also einen Trefferpunkt. Trefferpunkt. Weil du nicht gegessen hast. Ich würde gerade sagen, kein Abend. Du hast nur gefrühstückt. Du hast auch kein Mittag gegessen. Das knurrt der Magen. Ja. Zum Glück gibt es bald Frühstück. Okay. Die Nacht vergeht. Okay, ich mache mich früh wieder fertig. Sitze noch mal kurz so an der Bettkante und denke, es ist wahr. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Der Ghost Shipper. Ghost Shipper. Wie ich ihn nenne. Ja. Na, mal sehen, was Benjamin heute treibt. Aber dazu komme ich erst heute Abend. Was treibt der nur? Dieser Junge, was soll ich noch mit ihm anfangen? Was treibt dieser Junge? Okay, also ich mache mich frisch und gehe runter in the Lobby. In the Lobby. In the Lobby. Guck mal, ob da gerade irgendwas Ungewöhnliches vor sich geht. Du gehst also in die Lobby und dort unten ist Mr. Burley. Burley und geht zu seinen alltäglichen Geschäften nach und macht seinen Kram. Mr. Burp Ready. Mr. Burp Ready. Na, dann gehe ich mal zum Frühstück. Genau. Zum Frühstück. Es riecht schon herrlich. Du bist richtig ausgehungert. Ja. Ah, Bohnen. Bohnen. Genau, und du kannst richtig schön frühstücken. In der Ecke sitzt der Sohn halt. Ralph, genau. Der leicht zusammengesunken, ein bisschen, eingesunkene Augen, eingefallene Augen. Ja, geil, frühstückt. Und frühstückt so vor sich hin und ist kurz vorm Einpennen. Hm. Genau. Ich werfe mal einen Blick in die Zeitung nebenbei beim Essen. Richtig. Und natürlich ist die zwei großen Dinge in der Zeitung sind die letzten Sichtungen, die nicht nur von den älteren Damen auf den Cliff, sondern auch von Einwohnern von Kerden gesichtet worden. Also jetzt ist wirklich großer Stil. Ja, viele wirklich, es wird richtig im großen Stil berichtet drüber. Und auch über die Geschehnisse auf dem Friedhof. Mhm. Die Sachen, die du rausgefunden hast, stehen da mit drin. Mhm. Ja, das, ob das, die Leute fragen sich, ob die Dinge miteinander im Zusammenhang stehen. Mhm. Ja. Okay, ich studiere das neugierig durch. Mhm. Dann gucke ich mich mal um, während ich so mein Essen reinfuttere. Mhm. Aber noch da sitzt Ralph. Ja, Ralph sitzt noch da. Also er hat wirklich, er hat es überhaupt nicht eilig. Mhm. Gerade so. Er ist halt einfach irgendwie müde. Okay, dann gehe ich mal zu ihm hin. Sag, guten Morgen, Ralph. Lange Nacht gehabt, hm? Sie sehen müde aus. Morgen. Ja, ich habe viel gelernt. Für Physik, Sie studieren Physik, oder wie war das? Chemie. Mhm. Sagen Sie, Ihr Schiff war gestern gar nicht im Hafen. Da haben Sie gestern den ganzen Tag gelernt. Wer war denn dann mit Ihrem Schiff unterwegs? Mein Schiff war weg? Mhm. Kann nicht sein. Bin mir aber sehr sicher. Ich habe sie sogar gesehen auf dem Schiff. Ralph, überlegen Sie sich. Ja, ich habe mal eine kleine. Wenn Sie welche Lüge auftischen. Auf Taschen. Guten Appetit. Wenn Sie welche Lüge auftaschen. Ja, gut, ich gebe es zu. Ich habe mal eine kleine Pause gemacht, war so 2-3 Stunden auf hoher See unterwegs. Nur mal zum Runterkommen und dann habe ich weiter gelernt. 2-3 Stunden? Bin dann zum Abendbrot gekommen. Wie ich weiß, waren Sie ja gestern nicht beim Abendbrot. Da haben Sie recht. Und dann bin ich wieder zum Lernen hoch, habe durchgezogen. Sehr merkwürdig, Ralph. Denn ich habe Ihr Schiff gestern Abend dann nicht im Hafen gesehen. Da müssen Sie ziemlich lange unterwegs gewesen sein. Ja, wie das manchmal so ist, ja, verliert man, wenn man Spaß hat beim Hobby, verliert man mal die Zeit. Ja, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall, Sie können ja meinen netten Vater fragen. Ich war auf jeden Fall abends hier. Mhm. Sagen Sie, was machen Sie zwischen dem Cairn Castle und dem Nordcliff? Segeln Sie da häufiger rum? Oh, ja, das ist so meine Route halt. Ich segel erstmal nach Norden und dann nach Süden und dann nach Westen oder wieder nach Hause. Muss mich halt, wie auch so ein bisschen der Wind kommt, ne? Mhm. Als Segler. Man kann gegen den Wind segeln natürlich. Aber das macht ja auch. Ja, wie gesagt, einfach mal ein bisschen runterkommen. Okay, ich versuche mal mit Psychologie. Ja. Zu gucken, 20 habe ich da. Mhm. Ob mir da noch irgendwas auffällt an ihm, an seinem Wesen. 25. Er ist müde. Und kaputt. Okay. Gut, Ralph. Kommen Sie zu Kräften? Werden Sie wach? Und lassen Sie die Chemie nicht liegen. Damit die Chemie auch am Ende stimmt bei Ihrer Klausur. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Ich lache nochmal hässlich. So, und dann verlasse ich den Raum. Mhm. Und gehe nochmal zur Rezeption. Mr. Burley. Ja, mein Herr. Hat er irgendwas für mich hinterlegt? Nein. Okay. Fein. Wo kam das denn jetzt her? Einfach so. Einfach um wichtig zu tun. Ja. Nein, das dachte ich mir. Ich habe hier so Handschuhe aus Wildleder. Okay. Mr. Burley, glauben Sie mir, ich bin auf einer heißen Fährte, was das Geisterschiff angeht. Okay. Gestern Nacht habe ich es, wie ich Ihnen schon berichtet habe, mit eigenen Augen gesehen. Und ich denke, ich komme der Sache näher. Und näher. Und näher. Und rück dabei mit dem Kopf immer so ein bisschen näher ran und gucke ihn ganz eindrücklich an. Und gehe wieder zurück und sage, einen schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Dann mache ich mich auf den Weg zum... Oder doch nicht? Weiß ich nicht. Ich gehe mal zur Mrs. Westwood. Ich will mal gucken, ob es der gut geht. Mhm. Lisa Westwood. Hm? Geht's gut. Mach dir einen Kram. Mach dir einen Kram. Mrs. Westwood. Hallöchen. Geht's Ihnen gut? Ja, also ich hab's gewusst, dass das Ding echt ist. Ich hab's einfach gewusst. Es war ein Anblick, wie Sie es beschrieben haben. Ich habe damals schon bei Ihrem Zeitungsartikel gedacht. Wahnsinn, wie die Frau das beschrieben hat. Was das für ein unbeschreiblicher Anblick gewesen sein muss. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Ja, ja. Ich glaube, es werden jetzt viele Touristen kommen. Bestimmt. Sie wollen alle dieses Phänomen sehen, hundertprozentig. Sagen Sie, machen Sie sich keine Sorgen um die Menschen, die das sehen? Wieso? Das ist doch aufregend. Das ist doch... Was soll da passieren? Es ist ein Geisterschiff. Und es gibt immer neugierig Leute, die sowas sehen wollen. Und ich meine, das kann uns ja nur gut tun, unserem kleinen Örtchen Kern. Sie gehen da sehr naiv an die Sache ran. Wissen Sie das, Mrs. Westwood? Wissen Sie, ich bin alt, ich habe viel gesehen. Noch segelt er um das Örtchen. Doch ich kenne auch Skeletten. Jetzt hat schon was los. Den Segler der Straßen. Irgendwann reichen ihm die Meere nicht mehr. Und dann nähert er sich. Der Shipwrighter. Na gut, Mrs. Westwood, dann bin ich ja beruhigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, danke. Ich will noch mal bei der Frau Carey vorbei. Ob da alles in Ordnung ist. Ist nicht da. Okay. Und dann möchte ich gern meinen Weg hoch zum Friedhof noch machen. Mhm. So ein bisschen nach Osten, so über die Straße flanieren, dann hochwärts durch den Park durch. Und wenn wir gucken, ob da wieder alles beim Alten ist. Beziehungsweise, es wird ja sicherlich noch abgesperrt sein. Am Tor steht ein Mann mit Melone. Ja, kenne ich ihn auch wieder? Ja. Okay. Das ist dieser ominöse Dylan Murdoch. Mhm. Dann gehe ich mal zu ihm hin. Er sieht dich, dreht sich rum und geht. Ich folge ihm. Murdoch. Er rennt. Mr. Murdoch. Und ich renne mit. Bleiben Sie stehen. Würfel mal auf Dingsbums. Ich sehe Ihre Melone. Zeigen Sie mir Ihre Bürste. Zielt auf Ihre Bürste. Also jetzt muss ich mal gucken hier. Auf was soll ich würfeln? Auf, ja. BW. Auf BW mit der W10. WC. WC. Naja, hier ist er. Schön in der Hand. Eine 10 habe ich da. Das ist scheiße. Jetzt muss ich gegenwürfeln, ey. Mit einem Cthulhu-Würfel. Cthulhu. Katar. Genau, er hängt dich ab. Verdammt. Wieder entwischt. So. Okay, ich gehe nochmal zum Friedhof. Guck nochmal. Ja. Geh nochmal zurück. Genau, auf dem Friedhof. Rennt. Was? Sonst geil. Ich habe mir das gerade so richtig vorgestellt. Ja. Okay, ich gehe zum Friedhof. Genau. Guck mal. Ja. Und dann gehe ich zum Friedhof. Ja. Kannst du den Friedhof betreten? Schon mal ist alles wieder freigegeben. Die Polizei hat alles wieder freigegeben. Mhm. Nur auf dem Friedhofsplatz schrubbt der Herr Matthew Miller schrubbt so ein bisschen Blutreste weg. Also. Vater Miller. Geht zu ihm hin. Guten Tag, mein Sohn. Haben Sie sich das überlegt mit den Taschen? Ja, also ich denke, ich komme dann nochmal auf Sie zurück. Ich habe leider, Sie sehen es, ganz andere Probleme. Überlegen Sie sich in Ruhe. Ja, das mache ich. Ich sehe ja, Sie sind fleißig am Werk. Oh ja, also das ist ja hier kein Pappenstiel, sag ich mal. Also, das ist schon nicht schlecht hier. Also, das muss ich schon ganz schön schubern hier. Die Wachsreste und der ganze Kram. Und das ist schon alles eine Sauerei hier. Sagen Sie, kommen die Menschen aus diesem Ort, kommen die alle zu Ihnen, um Ihnen Sachen zu beichten? Oder kennen Sie die Gemeinde ganz gut? Ja, was heißt beichten? Also, natürlich kenne ich auch die Gemeinde, also beichten. Ich weiß nicht, was sie da jetzt, also. Kommen die Menschen zu Ihnen, vertrauen Sie ihnen etwas an? Ja, natürlich machen die das, aber da darf ich ja nicht drüber reden. Beichtgeheimnis, das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist natürlich richtig. Aber ich behalte es auch in meiner Tasche für mich. Keine Sorge. Ehrentasche. Ehrentasche. Okay. Schönes Taschbuch rausgeholt. Ja. Das Taschenbuch eigentlich, gell? Ich wollte da jetzt auf Sachbuch. Egal. Oder Fachbuch. Und dann packe ich meine Taschen. Fachbuch. Genau. Das ist ein Kinderspiel, was man schon früh lernt. Ich packe meine Tasche und nehme mit. Sagen Sie, kennen Sie Mr. Murdoch? Haben Sie von Mr. Murdoch schon gehört? Dylan Murdoch? Murdoch? Na, der kommt ja nicht mehr hierher. Der kommt nicht mehr hierher. Ich glaube, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Mhm. Also, das ist ein ganz gefährlicher Junge. Das glaube ich auch. Das wird nichts, sag ich mal. Das war ihm verdammt schnell. Das ist wahr. Also, der hat das ja auch schon gelernt. Also, der ist ja immer schon öfter mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wenn man so sagen darf. Das wissen ja alle. Mhm. Das wissen ja alle. Das ist mein Lieblingscharakter. Ich merke schon. Willst du auch lange drinnen bleiben, möglichst lange drinnen. Kennen Sie den jungen Benjamin Lee? Der Benjamin. Das ist auch ein guter Kerl. Das ist ein guter Kerl. Da kann ich nichts sagen. Das ist eine ehrliche Haut. Aber ich habe gehört, ne? Habe ich gehört, pass auf. Ich habe gehört, dass der so ein bisschen mit dem Dylan. Bob, nee, nicht Bob Dylan, mit Dylan Murdoch. Mit Murdoch Dylan. Murdoch Dylan abhängt. Murdoch der am Dach? Murdoch tot, nee, was? Murdoch tot morgen. Ja. Tot morgen, ja. Murdoch war ein Murdoch Death. Auf jeden Fall weiß ich, also der Benjamin ist ein guter Kerl. Ich habe nur das Gefühl, der geht so langsam den Weg, wo es besorgniserregend wird, sag ich mal. Den Eindruck habe ich auch. Also das ist ganz schwierig. Ihr habt auch so sein Täschchen zu tragen, sag ich mal. Du merkst, deine Taschifizierung kommt langsam an. Okay. Mr. Miller, Sie haben mir sehr geholfen. Gut. Lass mich mal jedes weiter putzen. Ich führe hier eine heilige Reinigung vor und durch. Ich hoffe, Sie sind bald fertig und kommen taschig zum Ende. Gut, ich gehe mal weiter. Verabschiede mich von ihm. Guten Tasch. Ja. Guten Tasch Ihnen auch. Jetzt gehe ich mal zum Hafen. Ja. Guck mal, ob das Schiff da ist. Das Schiff ist da. Ralph. Das Schiff ist da. Dieser Trickskerl. Guck mal, wer noch so unterwegs ist. Natürlich sind die Fischer wieder am Start. Es ist ja immer noch morgen. Also, nicht mehr ganz früh am Morgen, aber es ist immer noch morgen. Die laden gerade ihr Zeug aus. Richtig. Richtig. Ich gehe mal zu einem hin. Ja. Ich sag, ja, guten Morgen, der Herr. Ich habe gehört, gestern war Ralph Burley sehr lange unterwegs. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Moin, moin, Mignon. Also, gestern war er lange unterwegs? Ich glaube nicht. Nee, warte mal, jetzt muss ich wieder aus der Rolle raus. das Problem, gell? Also, nee. Ich glaube nicht. Ich spreche mal Hochdeutsch, damit ich da langsam wieder rauskomme aus der Rolle. Ich glaube, also, er war heute früh habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Heute früh? Ja, heute früh habe ich ihn das letzte Mal gesehen, mein Junge. Jetzt wann heute ich's. Früh? Heute früh, ja, was weiß ich. Sind ein paar Stunden her? Es grause der Morgen. Haben Sie gesehen, aus welcher Richtung er gesegelt kam? Ja, also er kam vom Nordcliff. Sehr interessant. Haben Sie gehört von dem, also ich meine, es stand ja in der Zeitung, aber haben Sie von dem irgendwas über das Geisterschiff gehört oder es vielleicht mit eigenen Augen gesehen, diese Nacht, also letzte Nacht? Sie müssen wissen, weil wir immer so früh raus müssen, gehen wir auch immer früh ins Bett. Das macht Sinn. Deswegen, ich hab's nur gelesen, also, nee. Ist mir nichts bekannt. Okay. Sagen Sie, fahren Sie heute noch mal raus? Heute? Nö. Schade. Das hätten Sie mich mal mitnehmen können. Dann hätte ich mir mal das Kärnten Castle schon mal von außen angucken können. Das Schloss. Ha. Genau. Ja. Sieht ja nach einer interessanten Ruine aus. Ja, aber von unten werden sie da nicht viel sehen. Ist ja schon ein bisschen höher. Ja, natürlich. Kennen Sie einen Weg, um dorthin zu kommen? Ohne Schiff? Ja, man munkelt von einem Geheimgang, der unter dem Meer lang gehen soll. Aber das ist nicht bestätigt. Ich weiß nur noch, dass an der Brooks Bay irgendwo hinten da so ein Eingang sein soll. Das sind Hirngespinste. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals. Bitte. Bitte. Das ist bitte. Und dann verlasse ich mal das Dock wieder. Ja. Und geh nochmal zum Hotel zurück. Jawohl. Kannst du tun. Und ich will nochmal in die Bibliothek gucken. Ja. Also diese Buchecke. Ich will nochmal gucken, ob ich jetzt noch was finde über die Sage. Dann noch irgendwas Hilfreiches finde. 20. Bibo. Bibo. Bibo Wissen 20. Ach, den Bibo. Bibo 27. Ach, 27. Leider nicht. Leider nicht. Leider gar nicht. Leider nicht. Ich kann mit Thomas Burley nochmal sprechen. Mr. Burley. Ja. Ist Ihr Sohn schon los heute? Schon auf? Der lernt. War der heute schon mal außer Haus? Haben Sie das mitbekommen? Och. Außer Haus. Kann sein. Vielleicht heute früh. Macht er das immer früh? Was? Seine Morgensegelrunde? Hat er nicht gesegelt. Ich glaube nicht, dass er gesegelt war. Meinen Sie? Findest du? Ja. Definitiv. Kau sie erstmal aus. Kann ich mit Ihrem Sohn sprechen? Ist er gerade? Der ist in seine Studien vertieft, der können Sie jetzt nicht stören. Aber eine Minute wird er doch für mich haben, Mister. Nein. Burley. Das lehne ich vehement ab. Das macht mich stutzig, Mr. Burley. Mächtig stutzig. Dass Ihr Sohn so fleißig lernen muss. Wann ist die Prüfung? Demnächst. Mit dieser Frage haben Sie nicht gerechnet, Mr. Burley, wie ich sehe. Sie haben mich auf den falschen Fuß erwischt. Tja. Demnächst. Schreiben Sie die Prüfung oder schreibt Ihr Sohn die Prüfung? Hoffentlich wäre es Ihr Sohn. Einen schönen Tag noch. immer so mit so Fragen stehen lassen. Ja. Das ist so Jonathan Frakes-Style, gell? Das stimmt. So. Oder war es doch die Schreibmaschine? Einen schönen Tag noch. Ihr Jonathan Frakes. Das nächste Mal bei X-Factor. Ihr Rob Ryder. Ja, herrlich. Okay. Na ja, dann. Dann werde ich mal zusehen, dass ich nochmal auf mein Zimmer gehe. Mhm. Und. Ja, noch ein bisschen mich drauf vorbereite auf die Abendaktion. Kannst du machen. Da, achso, ich könnte ja noch was zum Mittag essen, gell? Kannst du auch machen. Da würdest du noch was zum Mittag essen? Ja. Ist notiert, du bist wieder auf, machst dir wieder deine. Peter kriegt die Kippen nicht auf. War jetzt ein Krampf, ja. Du machst dir wieder deinen Lebenspunkt dazu, den du dir abgenommen hast. Ein Lebenspunkt. Hab ich jetzt blöd gemacht. Dieses Aufstoßen. Ey, das ist. Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkommt. Ey. Das war so ein zustimmendes Aufstoßen. Okay, Leute, Rob Ryder macht sich gefasst. Rob Ryder. Also ich gehe wieder auf mein Zimmer, mache mich wie gesagt fertig. Ja, machst du ein bisschen Frühstück. Okay, mach mich noch ein bisschen. Ein bisschen Steichel gewaschen. Ein bisschen erholen, die Taschen nochmal putzen. Und Taschentuch. Egal. Und genau. Ja, wir gucken nochmal meinen Stock durch an, ob alles in Ordnung ist. Ja. Gucken nochmal, ob alles poliert ist, ob in Ordnung aussieht. Ob die Funktion funktioniert. Die Funktion funktioniert. Ja. Okay. Ich bin bereit. Jo. So, ich hoffe, es ist mittlerweile abends. Ja, noch. Also, es ist gegen Abend, das später am Mittag. Ja. Ich muss mich ja noch auf den Weg begeben. Richtig, nicht, dass du noch einen Benjamin verpasst. Ja, naja. Und Benjamin verpassen. Genau. Dann begebe ich mich zum Tab. Genau. Richtung Nordcliff. Richtig. Benjamin erwartet dich aber nicht am Pub, sondern bereits davor. Das war nämlich an dieser Wegkreuzung. Mhm. Genau. Dieser unterhalb? Mhm. Genau, also ist unterhalb, davon. Richtig. Mhm. Okay. Hallo Benjamin. Wie geht's dir? Hallo, ja. Aufgeregt. Ich auch. Sehr. Aber wir schaffen das. Robert Ryder ist an deiner Seite. Mhm. Danke, Mr. Ryder. Kein Problem. Mr. Junge. Mr. Ryder. Okay. Gut, wo müssen wir hin? In welche Richtung? Passen Sie auf. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit der Sage da... der Lady Anne Breffock auskennen. Cairden Castle... Etwas. Cairden Castle hat einen geheimen Zugang. Und zwar stammt er noch aus alter Zeit... Und zwar ist hinter dem Nordcliff eine Art, naja, wie soll ich sagen? Der ehrliche Sohn von Miller. Das habe ich ganz kurz jetzt mal drüber nachgedacht. Aber ich habe es gelassen. Also, da ist eine Ruine, die mal zum Vorposten des Castles gehört hat. Hm? Es heißt landläufig das Kastell. Kastell. Genau, dort gehen wir jetzt hin. Hier hin ist das Kastell. Das sind ja die drei Punkte. Das ist eine alte Ruine. Genau, und da geht das Gerücht, dass da irgendwo der geheime Eingang ist zum Cairden Castle. Mhm. Genau. Und das zieht sich auch ein Stück jetzt. So. Ja, das ist... Das geht hier ja quasi wieder abschüssig runter. Das ist quasi unten am Meer fast. Ne, hier ist der Strand. Hm? Und dann Strand? Der Strand. Und hier ist dann das Castle direkt an der Seite. Okay. Genau, es wird schon langsam dunkler. Benjamin, hast du dein Buch dabei? Le Buc. Das Buch ist versteckt. Ich verstehe. Genau, und zwar in Cairden Castle. Auf Cairden Castle, ja. Und da treffen sie sich ja jetzt auch. Das ist es also. Genau. So. Die See rauscht, meine Damen und Herren. Leute. Genau. Okay. Na gut. Jetzt setzen wir unseren Weg fort. Ja, währenddessen, während ihr langsam in die Richtung geht, seid ihr noch, ja, in Brooks Bay gibt es eine alte Höhle. Mhm. Am Nordcliff Richtung Brooks Bay gibt es eine alte Höhle, die wurde lange für den Eingang gehalten. Nach Cerdan Castle, zum Geheimgang nach Cerdan Castle. Aber Dylan Murdoch und ich haben als kleine Jungs hier im Kastell den Geheimgang gefunden. Wir haben niemanden davon erzählt. Und ja, jetzt sind sie der Erste, dem ich zeige, wo es lang geht quasi. Ich fühle mich geehrt, Benjamin. Genau. Ich behalte das für mich. Ja, danke. Ja, und ihr geht in das Kastell wahrscheinlich, oder? Hm, ja. Genau. Und dort sind halt wirklich so ein paar alte Steine mit Moos bewachsen. Und quasi in einem alten Winkel, der nicht wirklich gut zu sehen ist, führt eine alte Falltür nach unten. Mhm. Genau, und die geht ja, also die würde dir jetzt lang gehen. Wahnsinn. Sehr, sehr interessant. Das ist interessant. Benjamin. Benjamin. Was ihr hier entdeckt habt. Und da wart ihr noch so jung. Wahnsinn. Okay, ja, ich folge ihm auf jeden Fall. Genau. Ja, und er geht da durch. Es ist halt wirklich merkwürdig, solche Sachen sieht man nicht alltäglich, dass man da unter dem Meer lang geht. Auch damals hat man das nicht wirklich, auch so alt, wie das alles schon ist. Und das ist alles ausgestanzt quasi, alles ausgeschachtet. Es ist alles sehr, sehr zerklüftet drinnen halt, sehr steinig. Es zieht ein bisschen und feucht ist es natürlich auch ein bisschen. Mhm. Aber Lee hat eine Laterne mit. Also ihr könnt da sehen. Mhm. Genau. Wie sehe, bist du gut vorbereitet, Benjamin. Ja. Sehr gut. Beeindruckend. Sehr unterhalb beeindruckend. Von Cerdan Castle ist eine Wendeltreppe aus Stein. Mhm. Okay, dann steigen wir die hoch. Jawohl. Oben angekommen. Ist es mittlerweile dunkel geworden. Okay, wo triffst du dich mit Murdoch? Was ist euer Treffpunkt? Du trittst quasi in den ehemaligen quadratischen Bergfried. Hm? Dort ist quasi der Geheimgang, falls wer hätte jemand angegriffen oder so, konnte man dadurch entfliehen. Hm? Versorgungsrouten und so weiter. Wenn du den Bergfried verlässt, hast du eine schöne Aussicht über die Bay. Hm? Über Cerdan Bay. Genau. Und in diese Richtung schaut offensichtlich Ralph Burley. Er sieht dich quasi gar nicht. Er sieht euch gar nicht. Ralph Burley ist da. Nee, ich habe mich verlesen. Er ist ja Dylan Murdoch. Entschuldigung. Dylan Murdoch, ja. Okay, gut. Ich dachte gerade, was macht denn der jetzt hier? Nee. Okay. Muss der nicht lernen? Was ist mit deinen Chemieaufgaben? Nee, hätte ich jetzt erstmal zur Sau gemacht. Nee, Quatsch. Okay. Gut. Ja, dann werde ich mich so. Machen wir so ein paar Zeichen und sagst du, ich halte mich im Verborgenen so. Ja. Versuche mich so ein bisschen zu verstecken. Ja. Ich muss wahrscheinlich auf Geschicklichkeit nochmal würfeln, ne? Ja. 70. Es ist ja dunkel. 42. Jawohl. Klappt. Danke. Okay. Gut. Danke ist es. Danke. Versuche ich mich ein bisschen zu verstecken und ja, lausche dem, was er da machen. Also hier, Dingsbums soll jetzt vorgehen. Er soll vorgehen, genau. Und ich versuche mich so ein bisschen im Hintergrund hinter ihm so in der Dunkelheit zu verbergen. Ja. Das ist mein Plan, so dass ich zum Notfall quasi zur Not von hinten quasi ran kann. Ja. So schnell zur Seite springen kann. Okay. Oder ihn aus dem Weg schuppen kann oder was weiß ich. So, Lee tritt also an Murdoch heran. Hm. Und Murdoch sagt, siehst du es? Es ist wirklich da. Und deutet auf die See. Hm. Es ist da wirklich da. Wahnsinn, das war kein Hirngespinst. Krass. Komisch, ne? Nein, also ich hoffe, das hat mit unseren Experimenten nichts zu tun, sagt er. Hm. So, wo ist das Buch? So, und Lee geht an einen Stein in der Wand, zieht den Stein raus und gibt Murdoch das Buch. Hm. Genau. Der schlägt es auf und fängt gleich an, irgendwelche Dinge zu beschwören. Also nicht Dinge zu beschwören, sondern diese lateinischen Schriften zu lesen. Okay, dann springe ich jetzt raus aus meinem Versteck und versuche ihn dran zu hindern, versuche wegzuschubsen und das Buch zu entreißen. Dem Murdoch. Versuche dazwischen zu hechten. Dann, was hast du da Schönes? Um das zu rechtfertigen, so eine agile Aktion. Ach so. Ja gut, kannst du noch jetzt Geschicklichkeit machen. Genau. Ich will ja eher erstmal niederringen. Ich will jetzt nicht angreifen in dem Sinne. Ja. Ja, nee, ich habe Geschicklichkeit. 81. Gescheitert. Du fällst also beim Hervorhechten hin. Hm? In der Zeit. Nein, kann, fuck, mein Knie. Genau. I got an error in the knee. In der Zeit kann Dylan Murdoch die Sätze zu Ende lesen. Das Buch fängt an zu leuchten. Hm. Die Seiten blättern sich wild um. Im Hintergrund siehst du nur das Geisterschiff, was durch die Cairn Bay fährt. Hm. Und in einem hellen Leuchten, in einem grellen Lichtblitz, der bis zum Himmel geht, erscheint etwas. Und zwar... Da passiert was. Genau. Einen Diener der äußeren Götter. Oh, no. So sieht der Gerät aus. Ja, okay. Also es ist ein Tentakelwesen mit... Eine ordentlichen Flöte dabei. Eine ordentlichen Flöte. Eine Biebe. Eine Biebe. Genau. Und da hat mehrere Arme... Und flüht da eine grauenhafte Melodie. Könnte so. Betonung Lied auf Die. Könnte von der Die. Melodie. Könnte so jemand von der Cantina-Band sein. Von der Kefili. Kefila-Band. Pfeift denselben Song nochmal. Oder Kefulu-Band. Kefuli. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Kefili. Egal. Du würfelst bitte einen W3 geistige Gesundheit. Mhm. Dry. Dry. Bin ich jetzt bei 54. Auch Murdoch und Lee begreifen dieses Wesen einfach nicht. Mhm. Und sind absolut panisch. Sind absolut ängstlich. Murdoch reagiert. Lee reagiert mit Flucht und Murdoch reagiert mit blinden Abwehr, also mit blinder Abwehr. Er will es tot machen. Irgendwie. Wo ist das Wesen jetzt erschienen? Das ist quasi auf diesem Vorsprung, wo du quasi auf Cairn blicken kannst. Hinter dir ist so der Bergfried, den noch die Ruine ist. Mhm. Und vor dir ist quasi so das Ende der Klipper, wenn du es so nimmst. Okay, also es ist erreichbar sozusagen. Es ist erreichbar. Mhm. Ja, es ist quasi wie so ein kleinerer Vorplatz. Mhm. So eine olle Wiese. Ja? Okay. Murdoch, was hast du getan? Ich weiß es nicht. Du Schweinepriester. Was hast du da auf die Menschheit losgelassen? Was hast du da beschworen? Was sind das für Flötenklänge? Sowas Flötes. gibt es einen Gegenzauber? Kannst du das lesen, was da drin steht? Keine Ahnung. Ich habe hier irgendwas gelesen. Wie hast du es dann vorgetragen? Wie hast dann musst du es doch lesen können. Ja. Aber verstehen, vorlesen und verstehen, das sind unterschiedliche Dinge. Bist du ein Mistkerl? Können wir es töten? Tatsächlich. Tatsächlich. Wir müssen. Also ihr merkt, wie diese Melodie einfach nur an eurem Geist zieht. Scheiße. Ja. Und wenn ihr nicht bald handelt, kommt der nächste Geistes. Okay, Murdoch, wir brauchen unsere eigene Melodie. Murdoch. Crazy and for you. And Rider. Car Rider. Red Murdoch. Okay. Gut, dann auf geht's. Ich glaube, das macht nix. Hast du was zum Kämpfen? Ich hab meine Fäuste. Nimm einen Stein. Und hau ihm die Fresse ein damit. Okay. Er reagiert und bückt sich nach dem Stein. Okay. Wenigstens was. Wo ist dieser verdammte Lee hin? Der ist weg. Geflüchtet, komplett weg. Der ist geflüchtet. Also er ist zumindest aus deinem Sichtfeld. Ich dachte, ich kann noch zurückrufen. Okay. Okay, Murdoch, los geht's. Schmeiß schon mal ein paar Steine unterwegs. Ich renne drauf zu. Okay. Und ziehe mein Messer durch. Stock durch. Und ich hoffe mal, er schmeißt noch ein bisschen was. Genau. Schon mal so. Der äußere Gott stimmt einen ganz komischen, dissonanten Ton ab. Aus. Genau, der braune Ton. Nee, nicht der braune Ton, sondern eine ganz dissonante, die dich in deinem Wesen erschüttert. Die dir in deinem Körper und in deinem Geist widerhallt. Ah, was sind das für Töne? 1W3, bitte. Wieder eine 3, oh Gott. Da sind wir schon bei 9. Sind wir schon bei 51. Hat er schon 9 verloren in diesem Spiel. Ich mache jetzt ja noch die Kreise. Alter, okay. Gut, ich... Eigentlich hättest du hier oben auch gar nicht wegmachen dürfen, glaube ich. Ach so? Weil das dein Maximalwert ist. Ja, okay. Falls du wieder aufgefüllt wirst. Trage ich den nochmal ein. Gut. 60. Waren das 60 am Anfang? Ich glaube, das war ja der letzte. Nee, nicht der letzte. Ja, also das war der äußerste. Okay, gut. Den ich hatte. Ja. Okay, gut. Ich versuche mal mit meinem Stock durch irgendwas zu erreichen. Das Vieh wird ja ziemlich groß sein, gell? So wie das aussieht, oder? Ja, das ist schon... Naja, dir mindestens auf Augenhöhe. Ich überlege gerade, ob ich die Flöte irgendwie. Stimmt, die Flöte auf dem Gesicht hauen kann. so mit Stock eingehakt und weggerissen. Nee, Quatsch. Ach, dafür sind zu viele Tentakel dran. Das interessiert mich jetzt. Hast du eigentlich einen Stock mit einem Knauf oder mit so einem Griff? Da sind wir nicht näher drauf eingegangen. Das ist eben die Frage, die sie mir gerade stellt. Also, ich habe mir immer so vorgestellt, dass der. Wie habe ich mir den vorgestellt, so ich gerade? Nee, doch, ich habe mir den eher mit Knauf vorgestellt. Nee, es geht nicht. Nee, mit Knauf habe ich mir eher vorgestellt. Ja. Wenn du das jetzt gemacht hättest, dann hätte ich eh gesagt, du ziehst einfach nur deinen Stock ab und der Dolch hängt an der Flöte. Ja, stimmt auch, ja. Ja, ich habe ja sowieso jetzt das Messer rausgeholt, quasi, den Dolch. Und will den jetzt mal mit dem Dolch irgendwie hier so einen Tentakel abhaken oder sowas. Okay. Vielleicht kriege ich ja das hin, dass er da irgendwie die Hände von der Flöte lässt. Gut, der hat ein bisschen Ersatz, gell? Ja, zumindest ich mir den Tentakel abschneiden, geht schon mal. Na klar. Na komm, dann. Kann man mal probieren. Mach er mal. Okay, was muss ich denn da würfeln jetzt auf? Na, auf Seite 1. Unten. Einfach hier, ach ja, genau, hier steht eine 50. Genau, die hast du dir gegeben auf 50. Genau, das habe ich nicht ordentlich noch hochgeballert, damit ich wenigstens kämpfen kann, wenn es mal nötig baller, ist. Baller, baller. Baller, baller. So, 48 habe ich. Jawohl. Jetzt gucken wir mal, ob der Typ ausweicht. Nein. Tentaklo. Tentaklo. Genau. So, dann habe ich einen Schaden auswürfeln. 1W8 plus 1W4. Genau. Da mache ich, noch steht es unten. 3 und 8. 11. 11. Sehr schön, oder? Ja. Genau. Genau. Als du ihn triffst, steigt seine Kakophonie des Chaos musikalisch weiter an. Oh nein, diese Klänge! 2W3. Das ist eine 3 wieder. Was würfe ich denn hier? Eine 4, eine 1, also 4. Kakophonie des Chaos. Dann sink ich auf 47. Okay. Diese Klänge, Murdoch, tu was! Wer es beschwört, muss es auch töten. Du siehst, du schaust hinter dich, Murdoch steht ja hinter dir, also ja, Nerven. Du siehst, dass Murdoch im Gras liegt, zuckt und ihm Schaum aus dem Mund läuft. Murdoch, du olle Melone. Okay, dann das Monster weiter. Greift dich an. Fuck. Kann ich jetzt ausweichen oder? Gleich, ich muss erstmal gucken, ob die Attacke überhaupt gelingt. Ja. Die gelingt. Okay. Du kannst jetzt ausweichen. Da ich mir auch 50 drauf gegeben, ja. 55, scheiße. Das sind 2W6 für dich. 6. Was jetzt Trefferpunkte? Ja, richtig. Ach du Scheiße. Ja, die hauen rein, die Viecher. Die sind schon, also Cthulhu-Kram darf man nicht. Also ich sag mal so, Call of Cthulhu, das Rollenspiel, ist nicht darauf aus, eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass du über einen langen Zeitraum einen Charakter spielst. Das denke ich mir gerade auch so. Mir vor allem. Weil die entweder sterben oder wahnsinnig werden. Mhm. Ja, dann habe ich noch 7 Lebenspunkte. Ja. Von 13, Leute. Eieieiei. Wären alle Taschen durchgegangen. Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas Cooles machen kann. Ich euch eine coole Idee habe. Ja, nee, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Die Flöte kriege ich nicht in Risse. Rosa. Ja gut, ich kann sie mal. Na, ist fies zu starten. Ich habe überlegt, ob ich versuche einfach zu packen, die Flöte, und dran zu reißen. Aber ich greife ihn einfach nochmal an. Okay. Ja, ich versuche es einfach nochmal. Okay, 50, Leute. 68. Er pfeift in seine Flöte. 2W3. 2 und 1, 3. Wie viel hast du jetzt verloren? Wie viele Punkte? Was jetzt? Stabilitätspunkte? Ja. Insgesamt habe ich jetzt 16 verloren. 16. Also jetzt über alles. Gell? Ja, ja. Also die gesamte... Ja. Also du hast über 15 Punkte verloren. Ja. Jetzt geschieht etwas. Und zwar nimmst du dir jetzt gleich ein W100. Ja. Du kriegst jetzt... Das bleibt ja nicht ohne Folgen, sag ich mal. Mhm. Du wirst jetzt eine, nicht eine Krankheit, aber eine psychische, eine Zwangsstörung kriegen. Scheiße. Ich guck mal gleich nach. Magie, das kommt später vielleicht. Magie. Okkulte Bücher, haben wir gerade auch nicht. Kleinen Moment. Bitte einmal überbrücken, Peter. Okay, Leute. Ihr merkt, ich bin im harten Kampf gegen dieses Monstrum, diesen Flöterich mit seinem ganzen Tentakel. Das Flöterich heißt übrigens... Wie heißt der nochmal? Ältester? Nee. Das ist ein Diener der äußeren Götter. Diener der äußeren Götter. Der Flöterich. Diener der äußeren Flöter. Äußeren Götter. Genau. So, Leute. Du bekommst jetzt eine Zwangsstörung. Okay. Oder... Nee. Wir können... Das ist eigentlich auch geil. Das fühlt sich gut für mich. Sind für Rob Reiner. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wie bringe ich dich um, Ryder? Die Frage so ist, ich hab jetzt halt die Auswahl, ob ich dir eine Phobie gebe, was auch geil ist, oder eine Zwangsstörung. So. Und zwar, eine Phobie finde ich eigentlich besser. Es ist jetzt einfach meine Willkür als Spielleiter. Ja, und zwar würfelst du jetzt einfach mal ein W100 und sagst mir die Zahl, die rauskommt. Das ist eine 92. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Okay. in deinem Geiste vibriert die grauenhafte Magie der Flöte, der Melodie und vereint sich mit dem umliegenden Rauschen der See. Du entwickelst eine Thalassophobie. Angst vor dem Meer. Ey, das fasst jetzt gerade wie Arsch auf einmal. Ach du je. Genau. Okay. Was dazu sagen, Phobien, die kann man, glaube ich, nicht wieder loswerden. Das dachte ich mir. Die werden jetzt, die wird jetzt für immer bleiben. Okay. Ah, verdammt, hier ist überall Wasser. Was ist das? Überall nass. So sieht meine Phobie aus. Okay. Wie gesagt, nur das Meer. Wasser ja. Nicht. So. Ja, sowieso das Meer ist. Genau. Ergreift dich an. Ihr scheitert. Okay. Genau, du bist wieder dran. Lange ich mir wieder zu. Lang zu, lang richtig zu jetzt. Dog End! Ach, nee. 91. 61. 61. Hm. Stock End. Das Finale ist Stock End. Okay. Jetzt ist die Frage, was macht er? Er forciert sein Flötenspiel. Mhm. Drei. Drei. Eins. Vier. Und zwei. Zwei. Macht sechs. Bin ich bei einer 38. Bist du schon über den nächsten 15 drüber? 38. Bist du schon bei 30 verlorenen Punkten? Nee, da noch nicht. Da noch nicht, gut. 22 bin ich jetzt. Okay. Okay, Du kannst wieder. Ich habe getroffen, anders bleibt mir nicht übrig. Ja. Versuch dir mal halt irgendwie hier so dir mal so einen Tentakel so abzuschlagen. 96. Der Diener der äußeren Götter will gerade ausholen. Hm? Er holt aus, will dich treffen. Du hörst nur einen markerschütternden Schrei hinter dir. Und siehst, wie an deiner Seite Benjamin Lee springt auf das Monster. Er ist ja nicht gesehen, wo der hin ist. Ja. Er ist wieder zurückgekommen. Ja. Er springt auf das Monster zu. Das Monster entmaterialisiert sich. Benjamin Lee fliegt hindurch, springt hindurch und fällt die Klippe hinab. Scheiße. Das hat dir so viel Zeit gebracht, dass du jetzt wieder angreifen kannst. Nee, ich greife an. Wutangriff daneben. Scheiße, das ist so hart, das aus, ist, so komplett, gell? Komplett plump, gell? Nee, ich greife an, fuck daneben. Okay. Er greift an. Okay. Er macht einen normalen Angriff. Trifft er? 43, ja, kommt durch. Okay, ich versuche auszuweichen. 78. Und auf diesen Leute, dieser Würfelwurf ist jetzt entscheidend, wie ob Rob Ryder. Ich mach das immer verdeckt. Ich wollte gerade sagen, mach verdeckt, ja. Verdeckt Würfelwurf. Es ist eine 2? Es ist eine 2, Peter. Ich lebe noch. Das niedrigste Ergebnis. Rob Ryder! Wo bist du jetzt? Er lebt noch bei 5. Bei 5. Alter. Okay, ja, ich hack drauf. Hack drauf. Hacke zu. 15 trifft. Das ist eine 7. 7. 7 Schaden, Leute. Rob Red, 7 Schaden. Das Monster hat einen Arm abgehackt bekommen. Däh. Und kann jetzt nur noch seine Flöte halten, quasi. Da ist jetzt. Der hat quasi jetzt nicht. Der kann dich jetzt nicht mehr nahkampfmäßig einmachen. Ach so. Genau. Dafür fällt dir das. Dafür pfeift er nochmal umso mehr. Drei Stück. Eins. Vier. Und zwei. Macht sechs wieder. Sechs. Bin ich bei 32. 32. Noch knapp vor der Grenze. Knapp vor der Grenze. Genau. So. Okay. Intensiv, hä? Jetzt gibt's. Intensiv. Intensiv. Auf jeden Fall, ey. Jetzt versuchen wir richtig zuzurammen, ja, mit dem Stock. Stockend! 20? 20. Trifft. Bloß eine Parade noch. Achso. Ja, geschafft, nicht. Also du hast... Also ich treffe, du, ja. Du triffst. Okay, 8 und 3, 11. Ja. Dieses Wesen sagt vor dir zusammen, der Diener der äußeren Götter ist jetzt quasi wie so eine olle Qualle, sinkt er in sich zusammen. Du siehst nur eine Tentakelmaterie vor dir liegen. Hm? Nur seine Flöte löst sich in einem gleißend hellen Licht auf. Hm? Das Vieh ist tot. Das hast du davon, du verdammter Schlossmusiker. Schlossdudler. Schlossdudler. Ja. Treten wir mal so rein in den Tentakelkram. Ja. Rap Rider, Alter. Rap Rider. Jetzt gucke ich schnell, was mit Lee ist. Ob ich den noch irgendwie sehe. Lee ist weg. Okay. Lee ist. Lee, Lee, Lee, Lee, Lee, Lee, Lee, Lee, Lee. Nee. Also Lee ist. Lee. Die Sache mit Lee hat sich erledigt quasi. Benjamin. Die Leute werden sich an dich erinnern. Benjamin reagiert auf seine Ansprache, schaut aber durch dich hindurch. Du meinst jetzt Mörder? Nicht Lee. Okay, ja. Na, Dylan. Dylan Mörder, ja. Entschuldigung. Okay, hab mich gerade gewundert. Dylan Mörder schaut halt durch dich durch, lächelt, steht auf, stellt sich neben dich. Das war's, mehr macht er nicht. Okay, Dylan, komm. Also ich versuche mir irgendwie hochzunehmen. Ja. Mit so Schleifen. Ja. Guck mal noch, wo das Buch ist. Das müsste ja auch noch irgendwie da rumkommen. Ja, das Buch liegt im Gras, ja. Okay. Ja, ich war nicht gerade, ob ich das Buch entsorge. Das einfach direkt ins Meer werfe. Doch, deine Entscheidung. Das würde ich tun, ja. Okay. Schmeiß das Wasser. Geh dahin, geh an den verfluchten Ort, vor dem ich Angst habe. Das Meer! Und schon wirbel den so raus. Ja. Okay. Das schmeißt es so weit raus, wie ich kann irgendwie. Kannst du tun. Ja. Hinfort, unheiliges Etwas. Es ist geschehen, ja. Okay. Es geschah. Es geschah auf dem Friedhof. Es ist geschehen. Okay, gut. Na, dann schnapp ich mir einen Dylan. Dylan, ja. Murdoch. Kullert die Lampe jetzt noch irgendwo rum, die Laterne? Da hängt die noch irgendwo, ja. Okay, ja. Gut, dann nehmen wir die mit und dann versuche ich den so ein bisschen durch den... Murdoch ist auch mit einer Laterne gekommen. Ach, der hat ja auch eine, ja. Genau. Genau, und dann versuchen wir da den Weg wieder zurück anzugehen. Das schafft ihr. Du kannst dich auch an den Weg erinnern. Murdoch ist jetzt nicht mehr wirklich eine Hilfe. Der spricht auch nicht. Der ist einfach nur... fängt irgendwann zwischendurch hysterisch an zu lachen. Ist eigentlich mehr Gemüse als Mensch gerade. Und folgt dir aber. Obwohl er eigentlich eher Obst sein müsste, gell? Wegen der Melone. Genau. Okay, gut, ja, dann gehen wir zurück und ja, werden mal den nächsten Weg zum Pub antreten. Also müsst ihr jetzt den ganzen Weg hier rum. Genau, ich würde den ganzen Weg wieder zurück. Also hier durch, den ganzen Weg rum und wieder hoch. Okay. Genau. Ihr kommt beim Pub an. Ja. Du siehst aber schon echt geschunden aus mittlerweile. Ja. Also du bist nicht fit. Okay. Dir geht's nicht gut. Ich bin im Arsch. Das Monster, das verfluchte Monster hat dich fast in die Tasche gesteckt. Tasche. Genau. Aber ein echter Taschist lässt sich davon nicht unterkriegen. Genau. Okay, gut, ich gehe da rein hier und in die Bett. Ja. Also ist ja jetzt bei Nacht, gell? Ja. Ich klopfe mal an, ja. Der Papa hat noch offen und er ist richtig knackt voll. Scheiße, ey. Ja, ich versuche. Alle schauen dich an, weil du siehst echt fertig aus. Scheiße. Ja, ich schleife mich zur Bar quasi. Ja. Der Murdoch müsste ja auch noch dabei sein. Murdoch folgt ja. Und ja, versuche mit Jennifer zu reden. Ja. Also guck, ob sie da ist, aber müsste ja da sein. Jennifer Lopez. Ach nee, das war. Jennifer. Ja. Jennifer. Mr. Ryder, wo ist mein Sohn? Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Jennifer, können wir irgendwo ungestört reden? Ich arbeite gerade, ich kann gerade nicht weg. Es geht um Benjamin. Was ist mit meinem Sohn? Was ist mit meinem lieben Sohn? Benjamin war ein Held. Er wirkte immer so unscheinbar, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ja. Ruhig, verunsichert. Aber Benjamin hat sich todesmutig für uns geopfert. Was? Er hat ein Übel abgelenkt, was uns verzehren wollte. Ein unbeschreibliches Böses. Und hat sich todesmutig auf es gestürzt und ist dabei die Klippen bei Kartenkerse heruntergestürzt. Nein. Kerben, meine ich. Kartenkasse. Bei Kartenkasse heruntergestürzt. Wir konnten keine Spur mehr von ihm entdecken. Nein. Sagen Sie das nicht. Jennifer, es tut mir leid. Und Sie? Ich wollte ihm helfen. Und habe dabei nur meine eigene Angst vor mehr entdecken müssen. Vor mehr. Mehr. Mehr, das sage ich dazu nur. Mehr. Es tut mir leid. Ja, sie bricht zusammen und weint. Hm. Sie bricht einfach nur zusammen und weint. Ja, ich versuche sie auch irgendwie zu trösten. So. Er steht an der Seite. Hm? Gut. Murdoch, das hilft nicht. So. Okay. Versuche noch irgendwie hinzugehen, versuche sie zu trösten irgendwie. Gehen Sie weg, Sie Scheusal. Okay. Sie sind schuld. Glauben Sie mir. Sie sollten doch helfen. Ich habe ein größeres Übel. Ein möglicherweise größeres Übel. Das, was ihren Sohn geplagt hat, verhindert. Auf Wiedersehen, Jennifer. Gehen Sie weg, Sie Monster. Okay. Okay. Bist du jetzt Mörder, oder was? Okay. Gut. Cool. Okay. Ich verlasse den Pub. Ja, Pub. Den Pub. Und gehe mal in Richtung Hotel. Ja. Dann versuche mich dahin zu schleifen. Mhm. Ja. Oh mein Gott. Mister. Sind Sie das? Sie sehen so verquollen aus. Rob Ryder. Ja. So wie man ihn kennt. Nur etwas zerschorbst. Zerschorbst. Mister Burley reagiert jetzt. Er sorgt sich sofort darum, dass ein ansässiger Kurpfuscher quasi ein Arzt kommt. Er schafft dich sofort auf dein Zimmer. Und und ihr wartet quasi auf den Arzt. Hm. Genau. Murdoch ist auch bei mir mit dem Zimmer, sozusagen. Nee. Murdoch hat er rausgeschmissen. Murdoch darf da nicht hin. Okay. Murdoch ist der Stadtkriminelle, der hat dort drin nichts zu suchen. Oh. Okay. Der hat also im Hotel nichts zu suchen. Mr. Burley wartet jetzt mit mir quasi auf den Arzt. Genau, also. Mr. Burley wartet mit dir. Mr. Burley, ich habe etwas Unbeschreibliches sehen müssen. Auf Kartenkasse. Ich merke schon, sie sind so verstört, dass sie nicht mal mehr reden können. Ja. Es ist das Meer, was mir Angst macht mittlerweile. Wissen Sie? Vielleicht ist da auch mehr an der Sache. Das könnte sein. Es ist die unendliche Weite, dass ich nicht weiß, was unter der Wasseroberfläche ist, wie tief es ist. Ich kann es nicht beschreiben. Früher fand ich es bezaubernd, doch auf einmal habe ich erkannt, dass diese Stille trügerisch ist, dass sie Unheimliches verbergen kann. Das Meer. Es ist furchtbar. Es ist grausam. Der Arzt erscheint und versorgt dich. Ah. Wenn ich es nicht besser wüsste, sagt der Arzt, ja, würde ich sie glatt auf eine Kur schicken. Aber sie sind ja schon in einem Kurort. Nicht schlecht, Doc. Guter Witz. Genau, er versorgt dich wirklich. Er trägt Salben auf, untersucht deine Körperöffnungen, alle. Und ja, du hast ja keine offenen Wunden oder so. Du hast ja quasi nur Schlagwunden, wenn du es so nimmst, von diesem ollen Fleisch. Ne? Mhm. Was von diesem feuchten, nackten, ollen Fleisch, was dich geschlagen hat. Und ja, genau. Ja, jetzt geht's mir etwas besser. Genau. Der Arzt ist noch da, ja? Ja, ja. Doc. Ja. Was ist mit Murdoch? Doc. Kennen Sie Dylan Murdoch? Keine Ahnung. Der hat nicht wirklich, der stand noch draußen vor der Tür, der hat nicht wirklich einen stabilen Eindruck auf mich gemacht. Ja, ich glaube, den muss ich mir auch gleich mal angucken. Er braucht unbedingt Hilfe. Okay. Darum werde ich mich noch kümmern. Er zieht eine Spritze auf. Darum werde ich mich kümmern. Definitiv. Aber jetzt ruht, kümmern Sie sich erstmal um sich. Und er verabreicht dir eine Spritze. Okay. Du schläfst ein. Genau. Dim-dim-dim. Genau. Kannst du 5 Punkte zu deinen Lebenspunkten zuzählen? Rob Dreamland Rider. Genau. So, habe ich 10 Lebenspunkte? Ja. Rob Dreamland Rider. Okay. Gut. Komm ich wieder zu mir? Das Computer zu dir? Du kommst nie wieder zu dir. Also, doch. Nee. Du kommst wieder zu dir, da wachst du am nächsten Morgen auf. Richtig. Mr. Dorley ist weg. Mhm. Die haben dich dann in Ruhe gelassen. Okay. Kann ich aufstehen? Du kannst aufstehen. Du kannst ganz normal handeln, da geht's auch schon besser ein bisschen. Okay. Dir tut noch ein bisschen, dir tun so ein bisschen die ganzen Hämatome weh, sag ich mal. So, das tut dir alles, klar hast du Schmerzen, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht erträglich wäre. Okay. Du kannst agieren. Dann mache ich mich frisch. Ja, mach dich frisch. Etwas behäbig, aber ich mache mich frisch. Ja. Und ja, schmeiß meinen Mantel wieder um. Mhm. Geh mal nach unten. Ja. Mr. Burley an der Rezeption wieder. Mr. Burley, ja. Diesmal nicht an der Rezeption. Diesmal nicht? Nein. Wer ist stattdessen da? Ralph. Ralph. Oh, Ralph, guten Morgen. Ja, wie läuft's? Mit den falschen Leuten angelegt. Was heißt mit den falschen Leuten? Ja, ich habe gehört, sie haben Ärger gehabt die Nacht. Ja. Sie sehen doch nicht umsonst so zerstört aus. Tatsächlich. Ja, man sollte eben nicht rumschnüffeln in Sachen, die einem nichts angehen. Ralph, wissen Sie, Sie sind verdächtig ohne Ende. Ja, ja, schön. Wie läuft es mit den Chemieaufgaben? Ich mache meinen Kram, wissen Sie doch. Mhm. Doch schon gesagt. Ich hasse Sie. Nerd. Ich gehe zum Frühstück. Okay, du frühstückst. Schlepp mich dahin. Ja. Oh, wieder Bohnen. Geil. Guck mal, was in der Zeitung steht. Ja, es steht nur, dass ein Blitz eingeschlagen ist. Ein Blitz? Auf Cairden Castle, während das Geisterschiff wieder unterwegs war. Dieses verdammte Geisterschiff immer noch. Verdammt nochmal. Okay, ich gehe wieder vor. Also, er ist fertig. Ja. Und gehe nochmal zur Rezeption. Mhm. Ralph, diese Nacht irgendwas vom Geisterschiff gesehen? Nö. Ich habe gelernt, wie sich das gehört. Ja, klar. Sie meine Prüfungen sind bald. Wo ist Ihr Vater? Mein Vater? Mein Vater ist unterwegs. Der kauft Lebensmittel ein für die neuen Gäste, die jetzt alle kommen. Wir haben einen Buchungsanstieg, das können Sie gar nicht glauben. Wahnsinn. So viele Leute, wir wollen um den Vollmond herum jetzt nach Cairden Castle, nach Cairden kommen. Ja, dieses Geist, man könnte fast sagen, dieses Geisterschiff ist ein wahrer Segen. Es stellt sich nur mal die Frage, wer verdient daran? Wer hätte Vorteile daran, dass ein Geisterschiff hier herum geistert? Ja, Ich meine, man muss vielleicht auch einen gewissen Punkt in seinem Leben sagen, erreicht haben, wo man sich eingestehen muss, mein Gegenüber hat mich in die Tasche gesteckt. Hinter dir hörst du die Eingangstür. Und ein Mann mit Zylinder, Monokel. Du fühlst dich gleich ganz heimisch. Ja, kann sagen. Einem gräulichen Zwirbelbart. Und gräulichen Haaren steht hinter dir. Und sagt, Mr. Ryder, Sie noch hier? Ich drehe mich langsam rum. Wer sagt das? Wir haben uns noch nicht persönlich gesehen. Ich bin's. Professor. Chisbald. Was? Archibald. Chisbald. Chisbald. Chisbald. Archibald Philip. Oh, wie kommen Sie denn so schnell hierher? Ja. Waren Sie nicht auf Ihrem Kongress? Ja, Mr. Philip. Hat ja nur 2 Tage gedauert. Ich bin jetzt schnell wieder hergekommen. Und ist auch wirklich. Und wie sind Ihre Forschungen zurechtgekommen? Ich bin früher von dem Kongress wieder weg. Das war nämlich ganz schön langweilig. Ich bin zurückgekommen und möchte jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse wissen. Was haben Sie rausgefunden? Was ist mit dem Geisterschiff? Gibt es das wirklich? Haben Sie Beweise? Ich möchte Beweise haben. Mr. Phillips, können wir das im privateren Rahmen besprechen? Sehr gerne. Okay. Ich schlage mein Zimmer vor. Okay, dann geht er auf dein Zimmer. Okay, gut. Also folgendes. Ich habe das Geisterschiff... Mr. Ryder? Ich habe das Schiff... Mr. Phillips. Ich habe das Schiff mit eigenen Augen gesehen. Nochmal kurz gucken, wie er heißt. Ich habe das Schiff mit eigenen Augen gesehen. Es gibt es tatsächlich. Ich habe es nicht nur einmal gesehen... Ich habe es Grenze 2-mal gesehen. Und jetzt? Leider gibt es keine Aufnahmen oder sonstiges oder irgendwelche haptischen Beweise, die ich Ihnen vorlegen kann. Im Ernst? Sie unterstützen dieses Bauerngeseire? Mr. Phillips, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Diese Augen haben schon ganz andere Dinge gesehen. Und diese Nase hat schon andere Dinge gerochen. Und dieser Mann hat Dinge durchgemacht, die glauben Sie nicht. Ich sage nur, ein verfluchtes Buch, okkulte Rituale, Ziegenembryos. Er glaubt ja nicht. Er glaubt ja einfach nicht. Er schreit einfach in den Raum rein. Mr. Ryder, ich bin enttäuscht. Ich habe Positives über Sie gehört. Ich sag nur, der Fall Wendigo. Die Akte Wendigo. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Hiermit ist unser hier, also er wirft dir so ein kleines Geldbündel zu. Hiermit ist unsere Zusammenarbeit beendet. Und verlässt den Raum. Auf Wiedersehen, Mr. Phillips. Danke fürs Geld. Okay, wie viel habe ich jetzt von dem bekommen? Was hat er mir jetzt gegeben? 20 Pfund. 20 Pfund. Plus 20. Okay. Was eine Menge ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke gerade drüber nach über die Sache. Ist sehr merkwürdig, dass dieser Mr. Phillips herkommt. Mich fragt nach den ganzen Beweisen, nach der ganzen Sachlage. Und daraufhin die Zusammenarbeit sofort beendet. Ich weiß, ich habe keine Beweise, aber mich beschleicht das Gefühl, dass die Leute ein falsches Spiel hier treiben, der ganze Ort. Das ist kein Kurort. Es ist ein Ort der Lügen. Ich gebe nicht auf. Epilog. Ha, ha, ha, ha. Jetzt kommt, also das war's. Mhm. Deine Mission ist gescheitert. Ja. Im Endeffekt. Was das Geisterschiff betrifft. Du kannst jetzt noch mal, während du... Du kannst jetzt noch eine Interaktion führen, quasi als Epilog. Du, du wirst jetzt quasi diesen Kurort verlassen. Ne? Deine Zusammenarbeit ist beendet. Mhm. Du hast keine Beweise gefunden. Du hast jetzt noch quasi eine Szene noch durchzuspielen mit mir. Mhm. Wie gesagt, der Epilog. Du kannst jetzt, was weiß ich, packen, gehen. Keine Ahnung. Du musst jetzt quasi eine Cutscene triggern. Naja, Rob Ryder ist so, dass er an der Stelle eigentlich nicht aufgeben kann. Das Problem ist, das Meer macht ihn schon ziemlich Angst. Aber Rob Ryder giert nach mehr. Giert nach mehr. Es sind zu viele Sachen offen, die ihn stören. Er will Ralph noch eine Schelle geben, Minimum. Mhm. Es sind noch zu viele Sachen offen. Sein Taschismus ist noch nicht weit genug fortgeschritten. So. Also der Mr. Miller muss noch bekehrt werden weiterhin. Das heißt, er hat noch genug Aufgaben, die hier zu vollführen sind in diesem Ort. Und er du kannst jetzt hier nicht einfach das Spiel ändern. Ja, aber wir auf jeden Fall versuchen, weiter zu bleiben irgendwie. Weiter zu bleiben. Also, du erfährst also, auf jeden Fall. Also, er will weiter noch forschen. So, das. Du erfährst auf jeden Fall, dass Dylan Murdoch mittlerweile nach Plymouth gebracht wurde, in eine hiesige Irrenanstalt und dort einsetzt, weil er nicht mehr zurechnungsfähig ist. Der Typ ist verloren. Mehr oder weniger. Ja. Also, das Hotel verlässt. Stolperst du quasi über einen Mann. Guten Tag, Herr Ryder. Ich wollte mich jetzt mal wirklich bei Ihnen melden. Ich bin in mich gegangen. Ich werde meinem J treu bleiben. Dennoch möchte ich gerne mit Ihnen zusammen den Taschismus studieren. Ich möchte von Ihnen unterwiesen werden. Quasi Ihr kleiner Henchman. Ihr Gehilfe möchte ich werden. Sie sind ein netter Kerl. Reden interessanten Kram. Manchmal. Und ich kann mich ja eh nicht mehr blicken lassen. Deswegen dachte ich mir, kennen Sie diese komischen Romane von Arthur Conan Doyle? Von Watson und Holmes? Lassen Sie mich Ihr Dr. Watson sein. Denn ich werde ein sehr treuer Gehilfe sein. So sei es, Miller. Okay. Gemeinsam. Rob Ryder und Miller. Gemeinsam werden wir den Taschismus voranbringen, sodass er eine Weltreligion werden wird. Genau. Der nächste Folge Miller und Rob Ryder stehen vor Gericht wegen Sektenführung. The Taschists. Auf jeden Fall. Geil. Taschists. Genau. Stehen wir gerade so wie stehen wir vor wie bei Starsky und Hutch in so einem Auto. The Taschists. Mit solcher Mucke. Das Musikalbum noch gemacht. Genau. Ja, sehr gut. Der Taschismus lebt. Auf jeden Fall, du hast jetzt einen Gefährten. Sehr gut. Ja. Rob Ryder. Der einzig wahre Detektiv. Der einzig wahnsinnige Detektiv. Ja. Mit seiner Nase. Spielt er alles auf. Und seinem treuen Taschenträger. Matthew Miller. Vor allem das Geile ist, jetzt gibt es immer Maultaschen. Das ist halt, das war das eigentliche Ziel. Maultaschenrezept habe ich eingepackt. Genau. Perfekt, Miller. Und so wird der Taschismus in die Welt hinausgetragen. Genau. Und wird noch viele Leute begleiten können auf ihrem Wege. Ja. Taschismus! Und ihr habt noch dann so Taschismus vor mir aus. Auf jeden Fall. Gut. Im Prinzip war es das. Das war das Abenteuer. Im Prinzip war es das. Du kriegst jetzt noch eine Belohnung. Eine Belohnung? Weil du hast ja einen Teil des Abenteuers abgeschlossen. Hm. Und zwar darfst du dir einen W6 auf Star geben. ST. Auf Stärke. Auf Star. Okay. Genau, das hatte ich gefestigt. Zwei. Ne, zwei darfst du dir quasi dann dazu schreiben, bist quasi besser geworden. In dem darin. Und du machst dir bitte gibst dir 1% in Cthulhu-Mythos. Hm. Hier unten irgendwo. Cthulhu-Mythos. Ja. Da kriegst du eine 1 jetzt quasi. Genau. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch 99 weitere Abenteuer spielen, dann bist du bei Cthulhu-Mythos auf 100. So schnell geht's, gell? Genau. Also hast du Rob Ryder, also auf die nächsten 1000 Folgen. Rob Ryder ist übrigens... Rob Ryder. Ist jetzt besser geworden, ja. Auf jeden Fall. Er hat quasi einen Plot des Abenteuers abgeschlossen. Mhm. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde so ein bisschen schon in der Nachbesprechung kommen wollen und auch ein bisschen in etwas wäre, wenn. Weil das bestimmt ganz interessant ist. Ja, klar, ne? Gerade weil diesmal auch nicht alles glatt gelaufen ist. Da ist einiges auf der Strecke geblieben, habe ich das Gefühl. Naja, es geht. Es geht. Hm. Obwohl doch. Es fehlt schon eine Menge. Es fehlt schon was. Ja, ist ja und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht das ein kleines Plothole habe ich drin gehabt. Eins. Okay. So, es ist halt auch nicht einfach. Ja, mein größtes Mysterium, na gut, ich will jetzt auch nicht. Ja. Mein größtes Mysterium ist ja immer noch das Geisterschiff. Sowas. Genau. Was da überhaupt so, also dass der Ralph Burley damit irgendwie zu tun hat. Ja, das war ja mir also die ganze Zeit klar. So. Ja. Dass der immer rumsegelt und dass der sich auch sehr verdächtig verhält, ist ja klar, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Mhm. Aber mir hat irgendwie so da gewisse Punkt gefehlt, so was macht er da? Hat er da auch irgendwie mit dem Buch zusammen? Das ist gemein, gell? Ich habe zwei Plots in ein Ding gebaut. Haben die sich das geteilt, das Buch? Beziehungsweise ist das auch ein Kumpel von dem Benjamin gewesen? Mhm. Also ist das eine Clique sozusagen? Gehen wir zwischendurch durch den Kopf. Ja? Nee, was? Nee. Achso, okay, ich dachte, das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun in dem Fall. Ja. Das ist das Interessante. Okay, das waren unabhängige Sachen. Und zwar habe ich jetzt hier was gemacht. Ganz einfach, weil ich ja jedes Mal was Neues probiert habe zum Pen and Paper, habe ich diesmal nicht nur ein neues Grundregelwerk benutzt, sondern auch ein Buch. Das Geisterschiff von Kerden. Ja. Heißt, wir haben heute eine verkürzte, vereinfachte Version von einer Kampagne gespielt, von diesem Abenteuer. Dieses Abenteuer ist nämlich bei Pegasus, den Machern von Cthulhu, Call of Cthulhu, quasi erschienen. Heißt, das ist absolut krass hier. Das ist der Ablauf. Ich habe quasi das genommen und habe es kürzer gemacht. Mhm. Ist runtergebrochen sozusagen. Hab's runtergebrochen, hab Charaktere rausgenommen, aber den Plot nicht wirklich. Also ich habe den Plot verändert. Mhm. Ich habe ein anderes Endmonster genommen, weil das andere wäre zu krass gewesen. Ja. Und ich habe das auch schon. Ja, da hätte man ja da länger gespielt. Ich habe das auch schon genommen. Man muss dazu sagen, da steht richtig am Anfang drin. Abenteuer für 2 bis 3 Abende. Mhm. So. Ich wollte einfach mal gucken, wie ist das Produkt? Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mal jetzt einfach wirklich mal ein richtiges Pen-and-Paper-System probieren. Mhm. Wie gesagt, das war diesmal so ein bisschen mein Denkanstoß. Einfach mal was anderes probieren. Das nächste Mal mache ich wieder was selber aus der Hüfte. Mhm. So. Ich wollte einfach mal wissen, wie funktioniert sowas. Das ist mein erstes Mal, dass ich mit einem Grundregelwerk arbeite, was jetzt nicht How to be a Hero ist. Mhm. Und da bin ich immer noch nicht ganz, das war auch nur ganz oberflächlich. Ich kann sagen, da gibt es immer so viel Kram. Genau, das war nur ganz oberflächlich. Wir haben die Zauber gar nicht berührt. Wir haben die Bücher gar nicht richtig berührt. Also so diese Artefakte und alles. Auch hier ist auch drin geregelt, wie eine Verfolgungsjagd funktioniert und so weiter und so fort. Ja, so ein Buch ist im Endeffekt immer so, dass am Anfang der Plot erklärt wird, das Grundlegende, was passiert, Hintergrundinformation, Cornwall, ne? Eine Halbinsel mit keltischer Geschichte, und dann steht da richtig auch was Historisches über die Region drin. Ne? Mhm. Das ist sehr interessant. Du hast Karten, davon habe ich ja meine Karte abgepaust. Du hast Ortsbeschreibung, das Cornish Sea Hotel, ist auch beschrieben. So, die Bewohner sind vorgestellt. Du hättest den Ralph Burry auch abfangen und angreifen können. Die haben alle Werte, die stehen alle hier drin, die Werte sind festgelegt. Mhm. So, hier ist noch, deswegen habe ich auch so viel Material gehabt dafür. Das ist übrigens Dylan Murdoch und so, die haben dann auch teilweise Bilder drin, damit man sich das besser vorstellen kann. Hier sind Figuren, die gestrichen sind. Ja. Mhm. Also das ist schon, hier ist das Bild, was ich dir ausgedruckt habe. Ja. Ich wollte einfach mal gucken, wie funktioniert so ein Spiel und wie ist die Qualität der Geschichte? Mhm. Das hat mich interessiert. Ist das irgendwie so ein oberflächlicher Kram? Was ich ganz geil fand an dem Abenteuer, ist, dass es so hintenrum, und hier ist es auch so, es gibt einen Plot mit dem Geisterschiff und einen Plot mit diesem Buch. Mhm. Das läuft parallel. Da ich nämlich auch die ganze Zeit überlegt, läuft das zusammen irgendwann? Haben die Zusammenhänge? Und das fand ich interessant. Deckt der eine mit dem anderen zusammen? So, ja. Mir ging es die ganze Zeit darum, ich habe so gedacht, das führt am Ende alles irgendwie auf einen Plot zusammen. So. Ja. Deswegen habe ich gedacht, jetzt kommt doch noch irgendwas mit dem Geisterschiff, so dass das jetzt nur auflöst. Aber die waren quasi unabhängig voneinander, wie du jetzt sagst. Die waren mehr oder weniger unabhängig voneinander. Okay. Natürlich ist das über Personen verbunden gewesen, die es jetzt nicht mehr gab. Mhm. Also leicht, also auch nur ganz leicht. Mhm. Der Plot ist auch eigentlich, also das Ende vom Plot, also vom Geisterschiff-Plot, ist auch eigentlich recht banales Ding. Okay. Ja. Ich musste ganz ehrlich an so eine Scooby-Doo-Geschichte denken. Irgendwie. Im Endeffekt ist diese Geistergeschichte eine Scooby-Doo-Geschichte. Mhm. Im Endeffekt, ja. So. Und das ist ja auch so aufgeteilt in Tage. Das geht bis Tag 5. Genau. Und das ist, deswegen wollte ich einfach mal quasi gucken, wie das so ist. Mhm. Ich weiß nicht, du hast ja schon mal Erfahrung gemacht mit sowas früher, gell? Ja, dann so Dungeons and Dragons, sowas. Dungeons and Dragons. Ja, da hatte ich mal so Regelwerke. Regelwerk oder auch so Abenteuerbuch? Ein Buch mit Abenteuer. Nee, Abenteuerbuch. Ich habe nur mal so ein Grundset, so, ja. Wo auch so ein paar Sachen beschrieben waren, aber das war jetzt nicht extrem ausführlich, also nicht so ausführlich wie das hier. Ja. Wie das Abenteuer. Sowas in der Richtung habe ich noch nicht gehabt, ja. Dann hast du auch immer Anhänge. Das ist geil, das ist ganz interessant. Die dann auch. Genau. Hier hast du dann auch hier so Routen, ja, das sind hier Spielleiterkarten. Ich habe mir deine jetzt umgebaut, habe ich quasi. Mhm. So. Dann hier hast du halt hier diesen Gang und hier hast du die Route vom Geisterschiff. Mhm. Ja, zwischen den zwei Cliffs. Mhm. Hier oben, wo du hier oben standst mit den alten Damen, ja, kam das Schiff zwischen zwei Vorsprüngen hervor. Mhm. Dem bist du nicht nachgegangen. Nee. Am nächsten Morgen wäre da das Schiff drinnen gewesen. Mhm. Mit Farbe. Mit fluoreszierender Farbe. Okay. Gell? Das steht ja dann noch richtig so. Das geht hier runter und geht dann weiter außen wieder zurück. Mhm. Okay, so was. Zerrissene Segel, weiß Segeljacht mit Dampfbetrieb. Den Hinweis hattest du auch. Mhm. Das war in dieser Zeitung drin. Die neuen Segelschiffe mit die neuen Yachten mit einer Dampfunterstützung. Mhm. Ja. Also das ist schon. Und hier sind immer zwei Abenteuer drin in so einem Buch. Mhm. Das musste ich mir jetzt so ausdrucken, weil es das nicht mehr gab in einer haptischen Form. Also das habe ich mir so, was weiß ich, kannst du auch bei Pegasus Press, ja, kannst du dir das quasi als PDF runterladen, kostet 2 €. Okay. Habe ich mir dann für 9 € bei so einem Online-Drucker kann ich mir das dann ausdrucken lassen. Mhm. Und deswegen schwarz-weiß, weil der Inhalt von diesen dünnen Büchern, ist bis auf das Deckblatt, was bunt ist, immer schwarz-weiß. Mhm. Deswegen schwarz-weiß. Das genau. Auch. Aber wie gesagt, ich wollte halt einfach mal gucken, was kann sowas hergeben. Und dadurch, dass mich dieser Cthulhu-Mythos ja sowieso schon fasziniert, dachte ich, das wäre eigentlich was für Rob Ryder. Mhm. So. Ich finde, das ist so das letzte Abenteuer gegen den Wendigo, war geil. Aber ich wollte das nicht so Monster of the Week mäßig machen. Ich will das so langsam verspinnen in ein größeres Universum. Das ist mir wichtig. So. Rider Universe. Ja, das ist so ein bisschen okay. Ja, was nächste Mal für Monster of Rob Rider zukommen. Ja, er hat ja jetzt auch einen Gehilfen, der ihn fleißig hilft. Miller. Denn beim letzten Mal sind die ja alle draufgegangen dann, gell? Beim Wendigo. Da hat ja eine halbe Armee eigentlich. Ja. Die auch nicht nochmal gepusht wurde vor dem Endkampf. Ja. In übertriebener Form. die dann alle draufgegangen sind, glaube ich. Ja. Da hat, glaube ich, keiner überlebt von denen. Ja, also es ist jetzt. Bist du dolle traurig, dass das nicht so ganz geklappt hat? Nö. Ach, nee, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass das war so das Denkproblem. Und ja, gedacht, ja, das ist ein Faden am Ende so. Ja, ich denke, das ist auch der Kürzung zu schulden. Ja, klar, wenn das auf mehrere Tage noch angelegt ist, dann gibt das nochmal einen ganz anderen und Hieb. Dann sammelst du ja auch über längere Zeit noch viel mehr Hinweise, sag ich mal. Wo du dann irgendwann merkst, warte mal, das ist getrennt voneinander zu beobachten. Ne? Betrachten. Ja. Ja. Ja. Das war für mich jetzt so das Denkproblem. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie müssen diese Geschichten zusammenhängen. Ich bin zwar dann auch skeptisch geworden, wo du dann sagtest, ja, wo der Dylan das Geisterschiff beobachtet hat und gesagt, es gibt's wirklich. Ja. Also ich dachte, genau, das war ein Hinweis. Na, also genau. Da waren so mehrere Sachen drin, obwohl du es gesagt hast, hier ist doch geil für den Kurort und sowas. Und ich dachte, wenn mal echt was, das ist bewusst herbeigeführt auf jeden Fall von Menschenhand. So. Genau. Aber ich dachte immer, das hängt auch noch. Also ich habe zwischendurch an diese Scooby-Doo-Sache gedacht. Und dann habe ich auch wieder gedacht, wegen dem Buch, okay, vielleicht ist es doch irgendwie was, wobei das mit Cthulhu nicht zusammenhängen kann, diese Geisternummer, so, das hat für mich nicht so richtig gepasst. Ja, richtig, genau. Und habe dann so gedacht, ne, weiß ich nicht, dafür kenne ich mich zu wenig mit dem Cthulhu-Mythos aus, wo ich dann dachte, gut, vielleicht gibt es auch Untote im Cthulhu-Mythos, gell, so, das war dann so, wo ich dann dachte, vielleicht hängt es doch mit dem Buch zusammen. Dein grundsätzlicher Gedanke ist richtig. Da dachte ich, die haben das Untote gibt es nicht, also Geister und so ein Kram gibt es nicht bei Cthulhu. Und da ich gedacht, so, okay, weiter haben die sich das Buch geteilt. Ja. Vielleicht ist noch irgendwas mit Nekromantie drin, was ich noch nicht kenne aus dem Cthulhu-Mythos. Und deswegen habe ich das wieder verworfen, diesen Ansatz. Und habe gedacht, okay, das führt dann irgendwie zusammen. Oder wenn das Buch weg ist, dann hat sich das erledigt. Oder keine Ahnung. Ja. So, zerstöre das Buch. Na, wobei es war nicht wirklich zerstört. Also vernichte die Quelle. Vernichte die Probleme, so nach dem Motto. Mhm. Demzufolge hast du jetzt auch quasi nur eine Belohnung bekommen. Wenn du auch den Spuk aufgeklärt hättest, hättest du auch noch mal ein W6, also quasi zwei W6 würfeln können. Also auch wieder auf Stärke, oder was? Ja. Ach so. Genau. Ja, das gilt quasi jetzt erstmal ein Einstieg in den Cthulhu-Mythos sein. Ist auch ein cooles mit einer Scooby-Doo-Geschichte. Ich muss da auch noch ein bisschen mal eintauchen drin. Weil da sind noch so viele Mechaniken drin, die auch jetzt ungenutzt waren. Und ja, na klar. Ganz interessant wäre auch gewesen, wenn du dir die Fleischklumpen angeguckt hättest auf dem Friedhof, hättest du auch auf jeden Fall ein W3 gekriegt. Geistliche Gesundheit, weil du hättest dann gesehen, dass das Ziegen sind. Ja, okay. Kleine Ziegenembryonen. Ja, ich hätte auf jeden Fall so beim Skillen hätte ich noch ein bisschen anders skillen müssen, wahrscheinlich ein bisschen mehr selektierter auf manche Fähigkeiten, gell? Ja. Dachte ich mir dann jetzt auch so beim Spielen. Ja, man will ja auch ein bisschen streuen. Also. Weil das mit dem W100 schon hart ist, gell? Ah gut, man kann auch Glück haben. Ja. Ist halt so oder so, gell? Du hast ja Glück gehabt. Ja. Beim verborgene Sachen. Ja, da war ich super. Ja. Wo es nichts zu finden gab, war ich super. Ja. Du hast zwischendurch auch mal gefragt, hier, würfel mal auf Glück. Das war, glaube ich, wo ich mir die Zeitung mit aufs Zimmer genommen habe. War das bei der Zeitung? Ich weiß nicht, irgendwo habe ich was gehabt und da hast du gesagt, würfel mal auf Glück. Da war ich mir nicht mal sicher, was du da hinaus wolltest. Also da habe ich daneben gewürfelt, aber ich weiß nicht, was du da im Hinterkopf hattest, ob ich da irgendeinen Hinweis findet durch Zufall oder sowas. Ich kann es ja gerade ehrlich gesagt auch nicht mal sagen. Ich glaube, es war vorm Schlafen gehen, irgendwie, ist egal. Ich dachte irgendwie, es hing mit der Zeitung zusammen. Oder war das die zweite Nacht, indem ich das Geisterschiff gesehen habe? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ich kann es dir ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr sagen, weil das ist ein Prozess, da passiert das halt einfach. Weißt du? Nee, das war mit dem Friedhof, diese Beschwörung, diese okkulte Nummer, die habe ich dann irgendwie so mit dem Geisterschiff zusammengebracht. Ich habe so gedacht, okay, haben die das irgendwie beschworen? Gibt es da irgendein Ding, ne? Das war so der Punkt, wo ich dachte, irgendwie muss das doch zusammenhängen. So. Und da ist das bei mir dann irgendwie verschmolzen, diese zwei Nummern. Ja. Ja. Gedanklich. Also, beziehungsweise ich war ja von Anfang an, der Geisterschiff-Plot war ja der Grundplot. Genau, das war ja der MacGuffin quasi, warum du in den Ort kommst. Genau, und bei dem bin ich dann so geblieben und habe irgendwie versucht, so das zusammenzubringen. Ja, das war natürlich schwierig. Wo ich dachte, irgendwas stimmt ja nicht. Ja. Hättest du den Lee und den Mörder richtig belauscht, hättest du nicht nur gesehen, dass der, hättest du einen richtigen Dialog gehört. Dann hätte ich dir richtig vorgelesen. Wo ist das Buch? Versteckt, ist es zu gefährlich für uns. Ja, das hat mich gefragt. Ich brauche dieses Buch. Niemals. Morgen Abend, der Geheimgang von früher. Oder ich erzähle deiner Alten von allem. Steht der überhaupt noch? Waren ewig nicht mehr da. Dann eben davor. Weißt du? Genau. Das hättest du quasi alles erlauschen können. Ich wollte dich halt nicht auch so krass auflaufen lassen, gell? Ja, na klar. Es ist halt, ich finde das schön und gut mit diesen Würfeln und mit diesem strengen System, was ja Cthulhu ist. Es ist ein viel strengeres System. Ja, geil. Aber irgendwo muss es auch noch so bleiben, dass es Spaß macht. Und ich denke, das macht auch Spaß, wenn du dich richtig in dieses Okay, dann ist mein Charakter eben tot. Am Ende fallen lassen kannst. Ich denke, das ist auch cool. Das hat auch so einige Möglichkeiten, die es auch spielerisch und ausspielerisch sehr verlockend macht, könnte ich mir vorstellen. Und du merkst eben, dass es definitiv für Gruppen konzipiert. Na? Definitiv. Also Leute, wenn ihr Call of Cthulhu machen wollt, dann sucht euch wirklich ein paar mehrere Leute, die das mitspielen wollen. Weil du dann auch breiter fächern kannst mit Fähigkeiten. Na? Mit das ist eben einer noch ein Ingenieur, so, der kann dann dafür geschicklich, also andere Sachen, der kann mal was bauen, der kann mal, ne, oder sowas. Sowas ist halt nicht verkehrt. Und deswegen, ich habe hier diesen äußeren Diener der äußeren Götter, den habe ich so genervt, dass, also der wäre eigentlich so stark gewesen. Der sieht halt auch aus wie ein übelster Endgegner. Ja. Das ist ja das Geile hier, dieses Buch, das Grundregelwerk, das kostet ja 19,95 €. Quasi von Edition 7 vom Cthulhu-Werk. Das gibt es auch schon ewig. Also es gibt schon ewig lange dieses Spielsystem. Diese mittlerweile in der 7. Auflage, also nicht Auflage, in der 7. Version des Spiels. Und hier sind halt auch wirklich so richtig. Hier sind auch übrigens hier zwei solche Abenteuer sind ja auch nochmal drin. Ist eigentlich auch ganz geil. Eigentlich ist es wirklich, also das ist wirklich Reise- und Waffenkosten, ja. Und so weiter und so fort, Tabellen und solche Dinge. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Bei dem Diener hatte ich nämlich auch überlegt, kann ich den überhaupt besiegen, weil der schon so brutal aussieht. Deswegen habe ich da so gezögert, da so nach dem Motto, ja, kann man jetzt überhaupt was machen? Kann man den irgendwie wieder einen anderen Zauber aufsagen, dass der wieder verschwindet sozusagen, gell, dass man den zurückschickt? Ja, mal gucken, was da hier in der Größentabelle mit drin ist. Wenn du das Ding nicht lesen kannst, bist du ja raus. Wenn du nicht wisst, was du da vorliest. Eine Dole. Nee, er ist nicht mit der größten, in der Größentabelle mit drin. Das ist ja einfach Riesenviecher. Ja, also wie gesagt, es war interessant für mich. Gibt es aber jetzt nochmal einzelne Monster jetzt hier in dem Regelwerk? Ja, ich sehe es gerade hier. Okay. Ja, es gibt eine ganze Aufstellung, mehrere Seiten Monster. Die heißt richtig Monster, Tiere, fremde Götter. Und da sind halt auch wirklich verschiedenste Viecher drin. In verschiedensten Größenordnungen, Stärken. Und das ist, ich wollte jetzt auch nicht zu krass auf die Glocke gehen. Nee, klar. Weißt du? Ich wollte es so leicht starten, quasi. Das ist quasi, wir haben wir haben jetzt den Anfang gesehen. Das war mir wichtig eigentlich. So, da gibt es halt auch wirklich so ein Hai, Bären. Gibt es halt auch normale Tiere, sag ich mal, Hunde, Kraken und so weiter, Pferd, Vögel und so weiter und so fort. Gibt es dann alles, was man noch bespielen kann. Genau, Vampire, hier gibt es auch noch, also es gibt ja auch, das passt doch ganz geil, traditionelle Schrecken. Das hat jetzt nichts mit Cthulhu zu tun, aber kannst halt auch Geister nehmen. Also es ist im richtigen Cthulhu-Mythos gibt es die eigentlich nicht. Ja. Aber das Regelwerk ist halt auch ausgelegt, dass du da halt auch ein bisschen freier damit agieren kannst. Ja, klar. So. Und deswegen fand ich, passt der Wendigo auch da richtig gut rein. Es kann ja auch andere Magie geben, einfach oder andere magische Wesen. Genau. So, da wo die eine Magie existiert, kann auch andere Chaos-Magie oder Werwölfe, was auch immer existieren. Zombies, Vampire, Geister. Genau. Wie gesagt, ich will das wirklich ein bisschen auf Cthulhu aufbauen und da noch ein bisschen. Gibt es auch ein paar abgefahrene Viecher, ey. Es ist Wahnsinn. Und diese Namen, ey. Ja. Rantigos. Das ist Schub-Niggurath. Das ist schon ultra interessant, was da abgeht. Ja. Und wie gesagt, dazu also, kann ich empfehlen, die Mangas von. Ja, hier. Von Goa, Gao, Dingsbums. Wenn du einfach mal eingeben, Cthulhu Mythos und Manga, dann kommen da, die sind noch gar nicht so alt, die kommen jetzt aktuell auch teilweise noch raus, da nimmt die ganzen klassischen Geschichten von H.P. Hans-Peter Lovecraft und macht die in einem modernen, also nicht in einem modernen, da überträgt halt die Geschichten in eine Manga-Form. Wirklich gut gemacht. Und da erkennt man das Geile, das Faszinierende finde ich halt daran, dass der so der Begründer des modernen Cosmic Horrors ist, im Allgemeinen des Cosmic Horrors. Mhm. Horrors. Horrors. Des Cosmic Horrors. Das finde ich sehr, sehr geil. Ja, die Geschichte ist cool, so, dass da eben unterschiedliche Handlungsstränge gibt, sozusagen. Ja, findest du gut? Also ich finde die Idee finde ich cool. Die Idee gefällt mir gut. Ja, fand ich eben auch geil. Also ich habe mir das mal, ich dachte, oh, nur nicht gereiht. Ich dachte, guck's mal rein, holst dir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Holst dir ein bisschen Inspiration. Und dann habe ich mir die Geschichte durchgelesen und habe gesagt, ey, die ist eigentlich schon ganz schön interessant und ganz schön cool gemacht. Das könnte man doch ein bisschen verkürzen und umschreiben und könnte man doch machen. Das Geile ist, ich habe zwei Söhne von Thomas Burley zusammengefasst. Mhm. Und zwar ist der Ralph Burley ist der Chemiestudent, den du ja schon kennst. Und sein kleiner Bruder Lauren Burley ist Student der Nautik und Navigation. Also ich habe das durch den Club, den ich mir ausgedacht habe, dass das sein Hobby ist und dass er so ein bisschen versnobbt ist. Und auch ihn, Thomas Burley, hat ja nie sein wahres Gesicht gezeigt. Mhm. Ja, der steckt da eigentlich mit drin. Ja, okay. Den konntest du leider nur nicht wirklich durchschauen. Du hast auch gar nicht so wirklich die Ambition gehabt, den mal versuchen zu durchleuchten. Nee, nicht wirklich. Ich hab so gedacht, also dann hast du ein bisschen, da warst du ein bisschen naiv bei dem. Ja, da war für mich so ein bisschen so eine Randerscheinung. Ja. Er hat ja den größten Nutzen davon eigentlich. Ja. Mit dem feinsten Hotel am Ort, was eigentlich gar nicht mehr. Hier ist das Hotel auch schon geschlossen. Also in der Geschichte ist das Hotel schon gar nicht mehr da. Ach so. Da ist das geschlossen einfach. Hm. Ja. Ja, bei ihm habe ich die ganze Zeit gedacht, bei dem Thomas habe ich gedacht, der wisst da gar nichts von oder so. Und Freundschaft ist so ein Nutznießer so. Aber dass der Sohn eigentlich dahinter steckt. Der Sohn ist halt ein arroganter Idiot. Hm. Und deswegen macht er das so offensiv. So, ja, das kannst du mir so nach dem Motto eh nichts nachweisen. Hm. Aber er ist halt intelligenter und hat sich den ganzen Scheiß ausgedacht mit. Hm. Und deswegen hat er da nicht so. Ja, ich habe mich da zu sehr auf den Sohn vorgestellt. Ich habe mir gedacht, der Sohn steckt dahinter. Ja, gut. Seinen komischen Ausfahrten in allem. Ja. So, auch diese Sache mit dem Geheimgang hättest du noch rausfinden können. Wenn deine Würfe halt besser gewesen wären. Was, welcher Geheimgang jetzt? Der Geheimgang vom Kastell zum, auch das Kastell ist ja so wirklich eigentlich gar nicht entdeckt. Hm. So dadurch, dass du hättest ja erstmal jemanden nach dem Kastell fragen müssen, quasi. Mhm. Dass du das. Deswegen habe ich das extra nicht mit auf die Karte gezeigt. Ich bin ja durch den Benjamin dann erst drauf gekommen. Genau. Ne? Der hat mich ja dahin geführt. Richtig. Ja. Das habe ich extra ja nicht mit aufgezeichnet. Mhm. Ist schon. Hast du leider deine Biblias. Ich habe da so ein bisschen auf deine Bibliotheksfähigkeit Rücksicht genommen mit dieser kleinen Besucherbibliothek, dass du da was nachschlagen kannst und so. Ja. Genau. Das hättest du dann noch rausfinden können, aber wie es halt ist mit dem Würfelglück, ja. Ja, das, da bist da du steckst du nicht dahinter, ey. Mhm. Ja, im Prinzip. Das Interessante ist, in der richtigen, also in der Vorlage, ich spoilere es jetzt, ist dieser Ort dann am Ende auch, trotz, wenn du alles, da wird in der Nähe noch eine fünfbeinige Ziege geboren und solche Dinge. Mhm. Und dann kommen natürlich auch noch, ich habe andere Monster, also ich habe ein anderes Monster genommen. Als Finalboss, sage ich mal. Mhm. Und ja, das ist, und am Ende wäre dieser Ort quasi nicht in eine Dunkelheit verfallen, aber in so eine Düsternis, sage ich mal. Okay. Der wäre, also selbst wenn du das löst, der Ort ist quasi nie wieder dasselbe wie vorher und so weiter. So weit wollte ich jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wir wollen nur erstmal, ich wollte nur den Cthulhu-Mythos schleifen, so leicht, weil ich auch einfach zu wenig Bescheid weiß drüber. Mhm. Ne? Deswegen, das ist so ein Ding, was sich mir noch nicht ganz erschließt, weil es auch so umfangreich ist. Und ja, Stephen King, um dir nochmal zu unterzubringen, ist ausgesprochener Lovecraft-Fan. Und er arbeitet ja auch teilweise, hat auch in einigen Kurzgeschichten mit Motiven aus den Cthulhu-Mythos gearbeitet. Mhm. Ja. Also er ist auch großer Fan. Stephen King-Referenz. Verstanden? Was meinst du jetzt mit dem Zimmer? Mit dem Hotelzimmer? Ich hab überlegt, mir kommt es bekannt vor mit der Nummer, aber ich wusste jetzt nicht genau, woher. Gibt nur zwei Kinofilme, die in dem Hotel spielen. War es Shining oder was? Zimmer 1408 und Shining. Shining ist im Raum. Im Raum 200 noch was ist die Leiche, die Oma. Mhm. Ja. Genau. Dieses böse Zimmer quasi. Ja. Also Rob Reiner ist jetzt quasi zurückgekehrt nach Brüssel. Rob Reiner geht jetzt wieder in der Heimat sein Job ist beendet. Ja. Genau, mit seinem neuen Weggefährten Miller. War der überhaupt angedacht in der Geschichte? Also Miller gibt's. Vorgesehen? Ja, Miller gibt's. Aber Miller war nicht so angedacht als dieser Typ, der so redet, ne? Mhm. Sondern. Aber ich fand das ganz witzig, dass du deinen Partner, ja, deinen kongenialen Partner hast. Habe ich Bock drauf gehabt. So was hat nämlich noch ein bisschen gefehlt für Rob Reiner. Ja, der Mitspieler. Ja, genau. Ich habe mir zwischendurch so überlegt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt. Das ist ja auch auf dem Bogen hier mit angegeben, hier andere Charaktere. Noch. Ah, hier steht ja auch gespielt von. Ja. Das wäre jetzt, wenn du eine Gruppe hast, aber trotz allem, da kann man ja auch NPCs eintragen, die mit einem mitwandern. Ja. Ich möchte auch nicht, dass du dein Geheimnis schon verrätst. Mit LR? LR. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber da war jetzt für mich auch nicht der Punkt, so, wo es rauskommen müsste. Nee, das möchte ich noch. Ja. Ja, es gab eine Stelle, wo ich überlegt habe, ob ich es verrate. Ich möchte es auch nicht lösen. Und das war, aber ich kann verraten, welche Situation ich drüber nachgedacht habe. Okay. Das war die Situation mit Benjamin da an dem Apfelbaum. Da habe ich überlegt, um sein Vertrauen zu gewinnen, ob ich was von mir preisgebe, sozusagen. Also ob ich ihn von mir erzähle, mit dieser Taschenuhr, was damit auf sich hat, mit den Initialen. Aber da habe ich dann gedacht, nee, ich glaube, das reicht auch so. Für ihn reicht's. Für ihn reicht's auch so, da muss ich da nicht eine große Keule schwingen, sozusagen. Was sagst du, war das ein Das hätte ja auch noch interessant werden können im Zusammenhang mit den Phobien oder sowas. Mhm. Das war ja immer so ein Gedanke von mir. Ja. Ja. War das ein gelungenes Abenteuer für Rob Ryder, für die nächste Station in Rob Ryders Leben? Ich denke schon so. Also es passt eigentlich auch gut zu Rob Ryder, dass er halt, das ist so mein Gedanke bei Rob Ryder, dass er so ein möchte gern Superdetektiv ist, so dass er auch einen Haufen Zeug verpeilt einfach. Ist ja, und es ist kein Zauber. Dass er halt ja auch immer so Zeug verpeilt, aber sich trotzdem dafür für einen Geistendetektiv verkauft sozusagen. Gell? So, immer eine größere Nummer aus sich selbst macht, als er ist. Mhm. So, daher hat das in meinen Augen jetzt auch das Ergebnis gut gepasst, dass er eben nicht alles aufklären konnte, so dass er am Ende ein bisschen Scheiße gebaut hat oder daneben ermittelt hat sozusagen, auch mit den Leuten in der Interaktion teilweise nicht richtig nachhakt, sondern so auch reicht nur so dieses oberflächliche Drübergehen, immer ein bisschen scharfsinnig gucken, aber eigentlich gar nicht so richtig auf den Punkt zu kommen, gell? Und von einer Scheißreligion immer zu erzählen die ganze Zeit. Und jetzt so mit komplett anderen Sachen um die Ecke zu kommen. Ja, denke ich schon. Denke schon, dass das ein würdiges Abenteuer für Robert Ryder war. Rap. Ich finde, ich denke, das hat man auch jetzt an der Konsequenz auch gemerkt. Der vorherige Rob Ryder Teil, Rob Ryder vs. Wendigo, Gotham by Gaslight, würde ich schon sagen. Bloodshed by Gaslight, ist so ein bisschen Tim Burton Batman. Mhm. Und das ist Christopher Nolan Batman. Das ist so für mich so ein bisschen die Gangart, ein bisschen mehr. Mhm. Ja, schon ein bisschen erwachsener. Mhm. Trotzdem noch witzig, aber auch konsequenter. Ja. Und das war mir wichtig. Weil das ist, man will ja auch, man ist ja auch als der das Abenteuer macht, möchte man ja auch, dass das Ende befriedigend ist. Ich meine, es hätte auch ganz anders ausgehen. Wenn die Hauptperson halt drauf geht, du wärst fast draufgegangen. Ja. Ja. Der hat bei 5 Lebenspunkten, ja. Er hat ordentlich ausgeteilt. Ja. Das ist ja das Ding, gell? Man verträgt ja gar nicht so viel in dem Regelwerk. Und Rob Ryder war schon immer weniger kämpfen. Ja. Rob Ryder war Spürnase. Ich fasse mal an die Spürnase. Also im Prinzip beim Wendigo ist er ja auch fast drauf gegangen. Das war ja dann auch immer so eine Nummer, wo ich dann geflohen bin und dann war es nur noch eine Explosion oder so, die mich da gerettet hat. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Das Dynamit fast runtergerollt in den Gang. Genau, ja. Aber im Endeffekt bin ich dann auch geflohen und habe Glück gehabt, dass alles geklappt hat bei der Flucht. Mhm. So. Hier hab ich ja auch überlegt, ja, bei dem Diener der äußeren Götter, ob ich den überhaupt besiegen kann. Da habe ich auch schon zwischendurch überlegt, ob ich fliehen muss. Oder sowas. Aber da will ich nicht, ob es überhaupt geklappt hätte. So. Ob du denn überhaupt davonkommst von so einem Vieh. Und was ist dann? So, wenn du das Vieh nicht besiegst, was passiert dann? Gell? Mhm. So. Dann terrorisiert es den Ort oder was? Dann hörst du jeden Abend die Flöten. Dann wärst du noch mehr gescheitert. Ja, irgendwas hätte ich mir dann überlegt. Das wusste ich, also das, da hatte ich keinen Plan. Da hätte ich mir spontan was überlegt. Und so war es zumindest noch so dieser Teilerfolg sozusagen, so ja, das gerettet zu haben, das Buch weggeschmissen zu haben. Wer weiß, was aus diesem Buch wird, gell? Weiß man ja auch nicht bei solchen speziellen Dingern, so, ob die überhaupt dann zerstörbar sind durch sowas, ja, gell? Ob die überhaupt, also kannst du nur hoffen, dass es keiner wiederfindet oder dass nicht wieder irgendwo angespült wird. Wie sozusagen bei Jumanji. Genau, ja. dass es halt weg ist und dass damit das Problem so ein bisschen entsorgt ist. Das war eigentlich sowieso die ganze Zeit so mein Gedanke, irgendwie das Buch zu vernichten, weil alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn. So, das Buch an sich zu nehmen. Du hättest es auch behalten können. Ja, okay, wäre auch eine Variante. Du hättest es auch behalten können. Aber dann verfalle ich vielleicht selber noch im Wahnsinn, noch umso mehr, gell, oder komme in die Versuchung. Da hätte ich mir was ausgedacht, ja. Da hätte ich ja reingeguckt in die Bücherliste, was dazu passt. Mhm. Und hätte mir was ausgedacht. Ja. Vielleicht hättest du ja auch den einen oder anderen magischen Spruch erlernen können. Ja, wäre auch wirklich. Also ist ja auch drinnen definiert. Also da ist jetzt, wenn du das Buch an dich nimmst, kannst du lernen. Kannst du lernen. Zwei Sprüche kannst du da drinnen lernen. Ne? Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht gerade genau welche. Okay. Mal genau gucken. Auf jeden Fall hättest du ja noch zwei Zaubersprüche lernen können davon. Hm. Kenne ich auch. Das ist nämlich das Geile. Du kannst dann nämlich dann auch selber bewandert werden. Mhm. In den ganzen Cthulhu-Gebrauch und so. Aber es hat eben auch einen hohen Preis, sag ich mal. Gell. Ja. Finde ich ein interessantes System. Auch schön düster. Und finde ich, passt auch schön in dieses Gaslight-Ding rein, muss ich sagen. Mhm. Obwohl ja Cthulhu-Mythos eigentlich später war. Na, 1910. So. Und da spielt eigentlich Call of Cthulhu eigentlich so. Hm. 1910, 20, so. Da spielt Call of Cthulhu. Aber, wie es halt immer ist, es gibt eben immer noch Varianten. Es gibt Call of Cthulhu Mittelalter noch. Mhm. Du hast ja hier Gaslicht. Mhm. Also wirklich auch von Fähigkeiten her auch angepasst. Und du kannst sogar in der Jetztzeit und sogar in the Future spielen. Das ist ja geil, dass da so verschiedene Settings haben. Das Krasse ist halt, es gibt auch einen Spruch, mit denen kannst du halt einfach mal durch die Dimensionen reisen. Ohne Scheiß. Gott, oh Gott. Das ist in der Spruchliste drin, da kannst du einfach mal jetzt so kosmische Reisen oder so heißt der. Okay. Das ist halt da kannst du richtig Cinematic Universe aufbauen, wenn du willst. Aber das ist mir dann zu krass. Kommst du nur woanders raus, ja. Genau. Einen anderen Pen and Paper. Der Blick. Butrigo, Junge. Schön da rausgekommen. Mit Drachen gekämpft, einen Wintergreifen aufgezogen. Das muss ich auch mal hören, ey. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Meister hieß von der. Ach ja. Von Maero. Das muss ich nochmal nachhören. Ja. Das ist noch, dass ich da wochenlang drüber gelacht habe. Und mich schon drauf gefreut habe, nur weil ich bei dem Namen. Der ist glaube ich auch Quanji oder irgendwas hatte ich da. Quanji. Hat er irgendeinen bescheuerten Namen, hatte der. Geil. Auf den ich ewig gelacht habe. Jo, meine Damen und Herren. Ich habe meinen Pulver für heute verschossen. Mhm. Möchte Peter noch was sagen dazu? Ja, also vielen Dank für dieses Abenteuer, auch hier für die ganze Vorbereitung. Das fand ich auch krass. Hier mit der Karte, das finde ich immer geil. Ja. Ja, auch wenn natürlich viel vorgegeben ist, gell, aber ich finde das geil. So auch mit den Zeitungsartikeln, das ist eben sowas, was dann wirklich nochmal die Sache wertig auffüllt. Und gerade, du hast ja jetzt auch dir das ganze Zeug hier zugelegt, gell? Das ist ja auch alles, was man investiert. Ja, das ist halt erstaunlich günstig, muss ich mal sagen, finde ich. Mhm. Also ein riesen Regelwerk für 1995 ist echt in Ordnung. Mhm. Das ist ein dickes Buch, ey. Komplett in Farbe und bunt. Mit kompletten vollseitigen Artworks. Mhm. Und Gestaltung und so, also das finde ich schon krass. Und so ein Buch hier kostet eigentlich 9,99 €. Mhm. So ein Doppelabenteuer. Das ist schon, ey, das ist echt ein erschwingliches Hobby, finde ich. Ja, guckst du noch ein paar Würfel dazu und gut ist. Vor allem kannst du jederzeit auch neue Sachen ausdenken, gell? Ja. So. Das ist echt in Ordnung. Also es gibt viel teurere Hobbys. Ja. Mhm. Sagen wir mal die Warhammer-Fraktion, ey. Oh ja. Da geht was ab, ja. Ja. Doch mega, ey. So ein kleines Bult und das einfach mal. Boah, Cthulhu, Junge. Das ist einfach. Boah, Cthulhu. Das ist einfach geil. Irgendwie. Ich stehe auch so auf diesen Stil so ein bisschen. Mhm. So. Diesen Viechern, ey. Das ist schon geil gemacht, ey. Schon golden, Junge. Das ist ja schon abgefahrener Scheiß. Ja, und das ist halt eher Miko. Ach ja. Da ist auch der Miko, da siehst du, wie groß er ist. Ist auch geil gemacht, so eine Silhouette daneben gemacht, damit man sieht, wie groß der ungefähr ist. Mhm. Na. Ja, da ist er. Diener der äußeren Götter. Ich habe auch überlegt, machst du vielleicht einen Dimensionsschlurfer? Oder den hier hätte ich fast noch genommen. Dunkle Junge von Schub Nikorat. Oh Gott. Das ist schon irgendwie sick. Die Namen auch immer, gell? Schub Nikorat. Keiner Scheiß, ey. Ja. Vielen Dank, Peter. Ja, ich danke dir, Alter. Hat wieder echt Spaß gemacht. Fürs Vorbereiten und Ausarbeiten und Kram. Und Peter Bryden. Peter Bryden. Ja, wie gesagt, ich konnte mir heute nicht verkneifen, hier wieder eine kleine Figur zu gestalten dafür. Ja, die ist auch geil. Das wird immer besser, ey. Die Maltechnik wird immer besser. Das ist noch so eine Cthulhu-Figur, die, genau, die ich noch da steht. Noch gebaut aus nicht eine Tabletop-Figur, die ist jetzt nicht speziell für Tabletop, aber halt eine Minifigur zum Bemalen. Hm. Also die ist echt geil. Da gibt es übrigens auch eine Linie für griechische Götter. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Genau, ich stelle euch das Monster natürlich rein. Auch die Karte von Kerden und so, das stelle ich euch alles rein. Mhm. Zum Anschauen für euch. In den Beitrag auf diedorfschönheiten.com. Meldet euch auch gerne mal bei uns, diedorfschönheiten@gmail.com. Mhm. Und ja, vielen Dank noch an die Morfschönheiten, dass ich das letzte Mal übernommen habe. Auf jeden Fall, ja. Da freue ich mich auf jeden Fall schon noch auf die letzten 20 Minuten, die ich noch hören darf. Ja, es hat sich alles ein bisschen länger rausgezögert jetzt mit der Folge 70, aber jetzt haben wir es geschafft. Auf jeden Fall. Ja. Richtig. Ja. Wir haben es getan. Ja, jetzt möchte ich noch mal sagen, wir haben natürlich an den Grundzügen, wie gesagt, das ist ja quasi nicht geklaut, aber wir haben jetzt quasi ein Abenteuer für euch gespielt, zumindest ein Stückchen weit davon gespielt und wenn ihr Bock darauf habt, dann, was weiß ich, kauft euch mal so ein Buch, guckt euch das mal an, spielt das mit euren Freunden und teilweise ist das nicht mein geistiges Eigentum und deswegen, gut, wir verdienen ja kein Geld damit. Im Endeffekt kann man uns da nicht an die Karre pissen. Die Credits gehen halt zu 60% an die Schreiberlinge vom Cthulhu-Kram. Im Prinzip ist es kostenlose Werbung. Im Prinzip ist es kostenlose Werbung. Die wir machen. Von uns aus. Genau. Und ich finde, wie gesagt, das Produkt habe ich ja jetzt quasi mehr oder weniger getestet. Ich finde, das kann man durchaus machen. Das ist in Ordnung. Mhm. Ich finde es auch ein interessantes Konstrukt, so, wenn man da Bock drauf hat. Na. Da gibt es ja noch so viel Zeug, was man da ausprobieren kann. Und das Ding ist, ich finde, du musst das auch gar nicht auf Cthulhu benutzen. Du kannst auch dieses grundsätzliche Regelwerk ja auch für andere Dinge nutzen. Mhm. Das ist ja im Endeffekt auch nur eine Rechenart. Mhm. Wenn du es so nimmst, ja, W100 und so weiter. Und klar kannst du es dir auch simpler machen. Aber ich finde ja ganz schön, auch die Anleitung und die Hilfen, dir einen Charakter zu erstellen. Das finde ich immer ganz interessant. Ja, da kann man sich auch viel Inspiration holen. Ja, zumal ist es dann auch balanced so in dem Regelwerk einigermaßen. Gut, auf ein paar Sachen muss man noch achten, gell, aber oder gucken eben, dass man vielleicht nochmal was nachwürfelt oder wie auch immer, gell. Ja. Aber trotz allem bist du ja in einem gewissen Konstrukt drin, wo das funktioniert sein mal oder wo das so und so gedacht ist, gell, dass es funktionieren kann. So, das gibt ja irgendwie ja so ein bisschen Hilfe dabei bei dem ganzen Erstellen, dass das dann alles einigermaßen hinhaut, gell. Also es gibt ja so ein gewisses Korsett, so in was du dich dann reinbegeben kannst, so. Genau. Was du dann anpassen kannst, je nachdem wie viele Rippen du dir brechen wirst. Ja. Ich finde ja auch richtig geil, gibt's von Dungeons and Dragons so eine Spezialedition zu Stranger Things, wo du einen Demogorgon dann drin hast, so als Figur und sowas. Ach, geil. Gibt's leider nur in Englisch, aber habe ich schon mal überlegt, mir zuzulegen. So quasi so ein Set, wo du dann noch so ein paar Figuren dabei hast, eben William, den Weisen oder Will der Weise oder so, der Zauberer und sowas. Ja. Finde ich auch irgendwie geil, dass sie diese Special Edition zu Stranger Things überhaupt gemacht haben. Ach, cool. So, leider nur im Englischen verfügbar, aber trotzdem eine coole Idee. Könnt ihr auch irgendwann mal Hero Quest spielen. Das hab ich ja zu Hause. Stimmt, das müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Hero Quest. Es gibt so viel geiles Zeug. Und ich so drüber nachdenke, was alles noch für Settings gibt. Ich habe mir ja vor dem letzten Pen and Paper, habe ich mir so ein paar Ideen aufgeschrieben und sowas, was alles noch, so nur so Ideen so für die Zukunft, was man noch so alles machen könnte. Es sind ja so viele Sachen, die man ausprobieren kann, wo man sich reinbegeben kann. Du kannst halt auch, das Geile ist, du hast in geschichtlich und Science Fiction halt auch alle Möglichkeiten. Mhm. Alles. Auch diese Regelsysteme wieder. Ja. Du kannst Fantasy machen, du kannst realistischen Kram machen, du kannst einfach alles machen. So, Pen and Paper findet halt zu größten Teil im Kopf statt. Mhm. Das ist das Geile eigentlich. Und auch als Erzähler machst du die Reise mit und du stellst dir das bildlich vor. Und das ist schon ganz geil irgendwie. Das ist halt auch geil, mit wie wenig Material das funktioniert, gell? Ja, notwendig. Da was zu erschaffen und auch dass du mitfieberst am Ende, gell? Sozusagen. Ja. Dass man da am Ende so dramatische Situationen hat, auch teilweise in den Kämpfen und sowas. Ich meine, klar, da hängt auch mal viel von dem Würfelglück und so ab, gell? Ja, aber das macht es ja noch mal spannend. Hm. So, schafft er es nicht. Wie stark greift der Diener jetzt an? Und dann auch noch dieser unwahrscheinliche Fall, ein Eimerpasch. Ja, da habe ich mehr gehabt, ja. Ja. Da ist natürlich geil mit diesen Geistesblitzwürfen da im How to be Hero-Regelwerk, so dass man nochmal korrigieren kann, so im Notfall, gell, ja, wenn man richtig Pech hat. Aber da haben wir ja dann auch relativ schnell festgestellt, so nach dem zweiten, dritten Mal spielen, so dass man die nicht wirklich braucht. Also ja, ich habe die selten gebraucht. Genau, dass man sich auch dann die Charaktere gleich so balanced, sag ich mal, darauf achtet, dass dieses Handeln ziemlich hoch ist, dass ja, die Kämpfe funktionieren, gell, so. Ja. Und ja. Das Geile ist halt, dass du durch deine Berufsfähigkeiten dir schon so viele Berufsfähigkeiten vorgegeben werden, dass du gar nicht drauf kommst, irgendwas auf 80 oder 90 zu machen. Mhm. So, du willst dich ja auch ein bisschen, ich finde das schon nicht schlecht, dass dir halt auch einfach nicht alles gelingt. So. Ja, man will sich ein bisschen vielfältiger aufstellen. Das war ja auch mir hier wichtig bei der ganzen Nummer. Ja. Ein bisschen gucken wollte, dass ich in die Sachen ein bisschen rein investiere, so dass die auch ein bisschen Sinn machen oder dass das Glück haben könnte, zu würfeln sozusagen, also richtig zu würfeln oder dass es klappt, gell? Das funktioniert, aber ja. Ja, man ist eben breit aufgestellt. Das muss man sich ja genau überlegen, was man wie es fehlt. Mir ging es auch hier drum bei Rob Rider, dass ich das auch so ein bisschen realistisch so auf seine Fähigkeiten anpasse, so beziehungsweise so wie er drauf ist, so dass es schmieriger rüberkommt. Dass er natürlich im Überreden oder gut ist oder sowas, gell? Und teilweise so die sozialen Skills eben nicht so funktionieren, so dass er Gespräche merkwürdig abbricht oder sowas. Hm. Die Leute stehen lässt. Irgendwann vom Taschismus redet. Völlig unangebrachte Sachen rausholt, gell? Ja. In manchen Situationen. Ja, das ist eben Rob Rider. Leider. Rob Rider. Die Spürnase. Also, das bedeutet ja zwangsläufig, dass Rob Rider irgendwann zurückkommen wird. Meine Damen und Herren. Schon. Und da freue ich mich schon irgendwie trotzdem schon wieder mal. Irgendwann in der Zukunft, wenn der Taschismus eine Weltreligion geworden ist, ne Quatsch. Ja, Cthulhu ist einfach bekehrt worden. Aber Taschist. Oder Rob Rider macht einen Kalt und macht sich eine Tasche draus. Tschulu. Tschulu. Tschulu. Das ist ganz schön witzig. Das ist ganz schön witzig. Okay, meine Damen und Herren. Liebe Mutti. Jetzt Grüße gehen raus an alle, die uns mögen. Support your local comic dealer. Das auf jeden Fall auch, ja. Und liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal, ja, guten. Macht's gut. Macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, die Dorfschönheiten. In Action. In Action. Wer weiß. Wir versprechen nichts. Wir versprechen nichts. Macht's gut.